Der erste Punkt handelt von den Greifern aus der BRD. Der zweite Punkt vom überlaufenden Volk der DDR. Und der dritte von den Kapitulanten im Osten, die uns ja endlich den Gefallen tun und den Kommunismus alleine überlassen. Ein paar Sachen zum Ersten. Die parteipolitisch beheimateten Greifkommandos aus der Bundesrepublik lassen bei der Wahl am 18. März und ihrer Vorbereitung etwas miterleben, was mancher sich in Bezug auf frühere Zeiten nie so recht vorstellen konnte, nämlich eine Wahl als Machtergreifung. Sie zeigen, was in ihnen steckt und was sie gelernt haben in 40 Jahren parlamentarischer Demokratie, was ein wahlkämpfendes Rollkommando ist und kann, dass Wahlkämpfe durch die Wucht der aufgewandten Mittel und sonst gar nichts entschieden werden. Alles, was sich irgendwie an radikal- oder basisdemokratischen Illusionen und Hoffnungen im Herbst vergangenen Jahres mal zaghaft hervorgewagt hat in der DDR, alles, was an Utopien über einen menschlichen Sozialismus dort unter lauter braven Leuten diskutiert worden ist, alles, was an ökologischen Bedenklichkeiten aufgekommen und wichtig genommen worden ist, und überhaupt alles, was von dem Wunschtraum mancher Insassen der DDR zeugt, es möchte so etwas geben wie ein halbwegs idyllisches Leben in der DDR. Alles das, was ja immerhin sogar in den Status von Parteiinitiativen, von neuem Forum und dergleichen herangewachsen ist, wird schlicht und ergreifend niedergewalzt. Dabei ist das Mittel der Gleichschaltung der Parteienlandschaft drüben der erklärte Wille zur moralischen und politischen Vernichtung der SED. Hier können alle Geistesverwandten des verstorbenen Schleswig-Holsteiners Barschel das machen, was sie schon immer gerne gemacht hätten in Wahlkämpfen, wenn nicht die Rücksicht auf den zukünftigen Koalitionspartner sie alle mal bremsen würde. Was dort stattfindet, reicht an den vom Interesse der westlichen Betreuer her, reicht an die Säuberung in einem eroberten Land heran. Die SEDler aus ihren Nestern hervortreiben, ist so sehr gemeinsame Parole, ihnen in keiner Partei und sonst wo Unterschlupf gewähren, ihnen jede politische Betätigung unmöglich machen. Parteien, in denen sie sich einzunisten versuchen, schon das Einlisten ist die Sprachregelung von hier aus, damit an den Pranger stellen, also gar nicht mehr gegen die SED argumentieren, sondern mit ihr als Vorwurf hat, was selber auch schon eine im Sinne der Verwerflichkeit durchgesetzte Sprachregelung und nicht die Wahrheit ist, sondern dass die SED auf allemal Staatspartei in dem Sinn war, dass alles, was den Staat getragen, den organisatorischen Zusammenhalt dieser Gesellschaft, einen wie bescheuerten auch immer, getragen, gehalten hat, dass das eine Massengeschichte ist, wo eigentlich sowas wie Umerziehung stattfinden müsste, wenn man nicht in dieser Frage darauf schon längst vertrauen könnte, leider Gottes, dass das Volk in 0,nix sich selber umerzogen hat, soweit er an Um überhaupt nötig war. Aber darauf komme ich im zweiten Punkt. Sowohl die Ausräucherungsmetaphorik, überall mal wieder einen Skandal aufwärmen, aus den Materialien des Westdeutschen Bundesnachrichtendienstes weiß man ja genug darüber, wo irgendwann mal ein DDR-Politiker einen Stasi-Mann und umgekehrt getroffen hat. Man weiß ja genug, um die Leute anzuprangern, so wie die Stimmung drüben einmal ist. Sowohl dieser Ausräucherungsdrang wie seine Bremsung, dann auch mal wieder zu sagen, das alles soll jetzt nicht zu einer großen Lynchjustiz führen, soll es ja auch nicht. Es soll zu einer Wahl führen, in der die bundesdeutschen Parteien in der DDR die Macht ergreifen. Das ist das Ziel. Und beides zusammen, das Aufwiegeln und das Bremsen, dient diesem Zweck. Wer soll die Macht kriegen? Dafür sind die Kanzler und sonstigen Parteivorsitzenden unterwegs, sortieren ihre Produkte, ihre Quislinge da drüben. Nichts gegen Quisling, aber der war auch schon so einer, ein Geschöpf der Nazis in Norwegen. Solche Typen tummeln sich drüben zuhauf. Ganz freiwillig antichambrieren sie bei den westlichen Parteien, müssen sich dann sortieren lassen, müssen sich sagen lassen, dass das, worauf sie an Unterschieden in ihrer Parteienlandschaft Wert legen, geschissen ist, wenn sie Hilfe haben wollen aus dem Westen, so werden sie zum verlängerten Arm der bundesdeutschen Parteienlandschaft. Sehr hübsch heute die zwei Kommentare aus der Frankfurter Rundschau und der Süddeutschen Zeitung zu diesem Thema, ob das nicht etwas ein bisschen zu weit ginge, diese Sorte Einmischung. Beide Kommentare an den Formulierungen merkt man, dass sie nicht sich abgesprochen haben, landen bei der beglückenden Auskunft, da wäre sowieso nichts mehr zu machen und es wäre weltfremd so zu tun, als könnte die DDR ihren Wahlkampf für sich alleine führen. Insofern ist die Annexion bereits gelaufen und als Wahlziel für den 18. März steht schon ein Wahlergebnis fest. Nämlich der erste Akt einer wohlgeordneten Machtübernahme über die DDR. Man kann, wenn man will, oder könnte, wenn man wollte, wer will es denn schon, über die Perversität demokratischen Denkens an dieser Stelle einiges lernen. Was anschließend in der DDR passieren soll, ist in dem Wahlkampf selbst nicht Thema. Und es nützt der SED für Wahlkampfzwecke, PDS heißt sie jetzt, es nützt dieser Partei für Wahlkampfzwecke überhaupt nichts, dass ihr Vorsitzender und ihr Ministerpräsident sich für jede Sorte von Anschlussverhandlungen an die BRD hergeben, selber mit Vorschlägen aufwarten, darauf achten, was im Westen Stirnrunzeln hervorruft und diese Posten gleich anschließend wieder zur Diskussion stellen. Es nützt ihnen nichts. Es geht ja gar nicht so sehr um eine Sache, die auszuhandeln wäre, sondern an dieser Front geht es um die Eliminierung der ehemaligen Staatspartei, ohne Wenn und Aber. Und das offiziell ausgegebene Wahlziel, das Wahlergebnis, das wofür die erste freie Wahl in der DDR seit 40 Jahren gut sein soll, wird auch rein formell bestimmt. Nicht, dass dann Leute an der Regierung wären, die ein besseres Programm hätten, sondern die ideologische Sprachregelung an dieser Front heißt, dann sind sie frei gewählt, dann geht ihre Politik in Ordnung. Es ist ein schönes Beispiel, gerade weil es nicht irgendeine Wahl ist, die zehnte von 40 oder von 10 nach 40 Jahren Bundesrepublik, sondern eine neue, wo dieser Standpunkt der Demokratie, Politik geht dann, nur dann, dann aber auch total in Ordnung, wenn die, die sie machen, redlich gewählt worden sind, frei und konkurrierend vorher. Das wird an der DDR sehr deutlich gemacht. Andererseits, dass dieser Wahlkampf irgendetwas taugen würde, dass da etwas anderes stattfinden würde als Schlammschlachten, etwas anderes als Einmischung, Endversorgung von westdeutschen Wahlplakaten, Herumreichen von Leuten mit Kanzlerbonus, Betörung und Vereinnahmung der Leute im schlechtesten Sinn, dass etwas anderes drüben laufen würde, behauptet kein Mensch. Es ist im Gegenteil so, dass westdeutsche Kommentatoren dieser Wahl schon jetzt sagen, das, was alles in diesem Wahlkampf passiert, ist furchtbar, aber es muss ja wohl sein, Hauptsache am Ende die freien Wahlen. Man möchte fast einen Demokraten fragen, was denn jetzt? Adelt jetzt das Verfahren, das Ergebnis, was doch die offizielle demokratische Ideologie ist? Wer richtig gewählt ist, darf machen, was er will, weil er wirklich richtig frei gewählt ist. Rechtfertigt jetzt das Verfahren, das Ergebnis? Oder nimmt man das Verfahren in Kauf, weil ja ein Ergebnis her muss, irgendwann einer gewählt sein muss, eine Regierung, die dann auch regieren kann und der man es nicht mehr streitig macht? Aber das scheinen die kleinen Nebenwidersprüche zu sein, die angesichts der allgemeinen Euphorie darüber, dass drüben jetzt auch dieses wunderbare Verfahren Demokratie um sich greift, die da sowieso nichts mehr zählen und niemanden mehr groß berühren. Ein zweiter Punkt verdient Beachtung in dieser Frage. Machtergreifung als Zweck der Wahl, Machtergreifung von hier aus, warum eigentlich? Was ist der nationale Zweck? Das ist ganz interessant, weil es viele eingebürgerte Ideologien und vielleicht auch Täuschungen ernsterer Art, auch unter Linken und sonst wo, nicht bloß ideologischen Überbau, richtigstellen könnte. Es geht in diesem Fall, in der Sache DDR, um etwas in der heutigen Welt Einzigartiges und seiner Qualität nach, fast möchte man sagen, sehr Primitives. dieser Staat hier will größer werden. Nicht sonst, sein Potenzial will er vergrößern. Sein Potenzial an Gelände und an Menschen. Diese Primitivform von Imperialismus findet zurzeit in der Bundesrepublik statt und in der DDR und in diesem ganzen Wiedervereinigungskultur. Das ist so eine Aktion, die stellt so schön den Standpunkt richtig, sowohl wenn er in ideologischem Gewand daherkommt, wie wenn er als Kritik gemeint ist. Heutzutage würde Imperialismus oder würde Außenpolitik, heißt es dann höflich, doch anders funktionieren. Es gäbe doch viel wichtigere Sachen als einfach die Vergrößerung eines Landes. Da ginge es doch um außenpolitischen Einfluss, um Handelsbeziehungen, vielleicht auch um Abhängigkeiten anderer Länder. Die Unterscheidung zwischen Gläubiger- und Schuldnernationen ist doch viel wichtiger auf der Welt. Wo man irgendwo überall mit Schiffen und D-Mark zugange ist, in den fernsten Ländern, ist das denn nicht viel interessanter, als wie groß das Gelände ist? Das ist jetzt schon fast eine sehr MG-mäßige Ausdrucksweise. Die ideologischen Sprachregelungen an dieser Front kennt jeder. Der Nationalstaat ist tot, es geht nur noch um Europa. Supranational wird gedacht. Diese ganzen internationalen Verflechtungen lassen für nationalen Egoismus keinen Raum. Solche Phrasen hört man Tag aus, Tag ein. Tja, warum denn dann eigentlich das, was alle bundesdeutschen Politiker so unglaublich elektrisiert? Es zeigt sich, dass eben doch die eine Wahrheit, dem ganzen imperialistischen, außenpolitischen höflich gesprochen, Getue einer solchen Nation zugrunde liegt. Das ist einfach die Wucht des Subjekts, das da auftritt. Man hat sich ja fast schon daran gewöhnt, über den außenpolitischen Erfolgen dieses Gebildes BRD es für unerheblich zu erachten, dass dieses Gebilde selber größer werden will und damit was Neues anzetteln will. Es ist eben Imperialismus, gelungene Einmischung anderswo, Abhängigkeiten zum eigenen Vorteil zu gestalten. Das ist eben keineswegs eine Frage des Geschicks einer Nation, ihrer Raffinesse. Es ist auch nicht eine Frage der Qualität der exportierten Waren, eine Frage ihrer Menge. Der Masse von akkumulierendem Kapital in diesem Land ist es schon eher. Aber gerade weil es das ist, ist dann für Politiker, die diese ganzen außenpolitischen Geschäfte zu betreuen haben, die sie vorantreiben, die darin überhaupt den Inhalt der nationalen Existenz, ihre äußere Staatsräson erblicken und verfolgen, ist die Frage des Subjekts, wie groß das ist, alles andere als unerheblich. Das ist es, was die Politiker hierzulande so lockt. Und das geht natürlich über die DDR gleich hinaus. Da allerdings nun wiederum nicht einfach auf Schlesien und irgendwelche Ostgebiete, sondern auf etwas, dessen Qualität man durchaus so bestimmen kann. Die BRD sieht sich endlich vor dem Fortschritt, aus einer Randprovinz des freien Westens zum Herzstück Europas zu werden. Wobei Herzstück eine herzige Ausdrucksweise dafür ist, und die Lage der Deutschlands inmitten Europas ist dafür gewissermaßen der Aufhänger. Noch nicht mal die ist bloß eine Metapher, auch die ist selber als Sache wichtig. Als zentrale Macht in Europa diesen Kontinent unter Kontrolle zu bringen. Das ist die Perspektive, die die Annexion der DDR so faszinierend macht. Das hängt an dem Größerwerden. Das zeigt auch auf eine sehr lustige Weise, also das, mit welchem Fanatismus dieser Anschluss betrieben wird, was eigentlich immer dasjenige ist, was bei Europa, diesem anderen Großprojekt bundesdeutscher Politik, damit ist gemeint die EG, ihr Zusammenschluss, ihr Zusammenwachsen mit der Perspektive Vereinigte Staaten von Europa. An der jetzigen Wiedervereinigungspolitik wird sehr schön deutlich, was an der Europapolitik immer die Schwäche, der Haken, der Widerspruch ist. Dort sind immer noch staatliche Subjekte miteinander zugange und jedes dieser Subjekte betreibt Europa als Projekt, sich zu verbessern, aber keineswegs dazu, sich aufzugeben. Das ist der Widerspruch, der in Europa erstmal bis auf Weiteres noch fortexistiert. Ob er jemals wegkommt, ist eine ganz andere Frage. Am Fall der DDR merkt man, was es heißt, eine fremde Souveränität nicht bloß ökonomisch und politisch unter Kontrolle zu bringen. Das könnten Sie heute schon haben, dafür können Sie dem Motro 16 Milliarden D-Mark schenken und alles dafür tun, dass die SED Staatspartei bleibt. Das wäre heutzutage kein Problem. Aber das ist genau das, was viel zu wenig ist im Fall der DDR. Da gibt es das reizvolle Projekt, tatsächlich nicht bloß besonders raffinierte imperialistische Taten anzuzetteln, Erfolge in Sachen Zuordnung fremder Subjekte als fremder Staaten auf den eigenen zu erringen, sondern in aller Primitivität und Schlichtheit nationale Beute zu machen. Und Beute in dem primitiven Sinn, Land und Leute gehören unter die eigene Obrigkeit. Von wegen, der Nationalstaat hätte ausgedient. Dieses Ereignis zeigt, was für ein fantastischer Unsinn alle Hoffnungen dieser Art sind. Vielleicht auch, was für berechnende Ideologien da in die Welt gesetzt worden sind. Ich kann es auch so ausdrücken. Die Qualität dieser Machtergreifung in der DDR, die da am 18. März bevorsteht von bundesdeutscher Seite und wo man sich keine Illusionen darüber machen sollte, dass da noch irgendwas zu drehen und zu verhindern wäre. Also wenn Leute jetzt irgendwie mit dem Vorschlag kommen, wir schwärmen alle nach drüben aus und retten, was zu retten ist. Das ist alles Kappes. Ich komme auch gleich noch auf den materiellen Grund dafür, aber an der Methode, wie das abgewickelt wird, sieht man es ja schon. Das hat eine Qualität, die kommt einem verlorenen Krieg der anderen Seite tatsächlich gleich. Die fremde Hoheit ist weg, eine neue kommt dahin. Und zwar eine, die es schon gibt, die von hier. Friedliche Eroberung stimmt da tatsächlich. Und man merkt, was für eine harte Eroberung ist und dass das eben was völlig anderes ist als Zusammenschlüsse der Art, wie sie in Europa und sonst wo probiert werden. Auch wenn die noch so weit gehen, noch zu sehr auch als imperialistischer Erfolg einer Nation wie der BRD zu Buche schlagen. Deswegen ist auch der Grund und die Voraussetzung für so ein Ereignis wie diese Wahlen am 18. März. Die Bild-Zeitung hat sie Freiheitswahlen getauft und gleich einen neuen Kalender erfunden. Heute sind es wahrscheinlich noch so circa 42 Tage bis zur Freiheitswahl oder 41. Dass es so etwas geben kann, setzt voraus, dass die DDR als Staat kaputt ist. Das ist der Fall. Es ist langweilig, am 6. Februar bestätigt zu sehen, was man am 6. Oktober schon in irgendeinem Buch geschrieben hat, aber es ist so. Mit der Öffnung der Mauer war die DDR am Ende. Und da die Größe, über die das Kaputtgehen der DDR gelaufen ist, und jetzt auch läuft, und das ist auch die Begleiterscheinung der ganzen Abwicklung dieses Konkurses, ist das Volk, das sich über diese wunderschöne Leistung auch das Kompliment angefangen hat, es hätte eine wunderbare Revolution hingelegt. Auf das Volk komme ich gleich noch. Dass es so etwas wie eine Revolution nicht gewesen ist, war schon damals klar, einfach an der Art und Weise, wie das Volk sich bemerkbar gemacht, womit es seinen Staat zersetzt hat. Das ist heute erst recht klar, weil dieses ganze Volk ja wild entschlossen ist, am 18. März die Gelegenheit zu ergreifen und die Macht über es selbst, die Herrschaft über es, Leuten anzuvertrauen, die dieses Geschäft schon immer erledigen und zwar sehr erfolgreich im Westen beziehungsweise deren Wurmfortsätzen und Figuren in Ostdeutschland. Da ist nichts, aber auch gar nichts zu spüren. Und sogar die idealistischen Anwandlungen in dieser Richtung sind von hier aus niedergemacht. Und von den Leuten, von dem revolutionären Volk drüben schon gleich. Es ist nichts zu spüren und überhaupt nichts mehr übrig von dem Standpunkt, nehmen wir doch mal unser gesellschaftliches Schicksal in die eigenen Hände. Was wollen wir denn als Volk? Was tut uns denn als Arbeiterklasse gut? Was täte uns Not? Machen wir uns doch mal ein Projekt für das, was wir als Volk wirklich können und brauchen. Nichts von alledem. Das Bedürfnis war eins nach neuen Herren. Und so neu waren sie gar nicht mal, weil sie es immer schon gibt. Das ist eine Volksaktivität. Natürlich, eine sehr machtvolle. Eine, an der jeder DDR-Politiker scheitert. Aber eine Revolution in dem Sinn war es mir auch nicht gerade. Also alles, das kann man den Sachsen nicht nachsagen, dass sie sowas gemacht hätten. Ja. Bitte. Das mit der deswegen noch nicht erwähnt, weil es gerade erst 20 vor 8 ist und das der vierte Punkt ausführlich ist, aber er kommt auch gleich schon zur Sprache, nämlich als Adressat westlicher Aktivitäten in dieser Richtung. Ich hoffe, das ist gleich 10 Minuten, ne, dass dich das schon mal halbwegs zufriedenstellt, in theoretischer Hinsicht zufriedenstellt. Was dich in praktischer Hinsicht betrügen müsste, wäre die Entwicklung der sowjetischen Position im Laufe der vergangenen Woche. Wo Gorbatschow von dem Standpunkt Wiedervereinigung nicht so, wie die BRD es sich vorstellt, dem Genscher gegenüber abgerückt ist. Er ist es. Da ist noch so viel Deutung auch von westlicher Seite dabei. Aber ich komme nachher dann ausführlich drauf, was sich eigentlich die Sowjetunion von ihrer Appeasement-Politik, ihrer Beschwichtigungspolitik an dieser Front verspricht. Einstweilen als Dokument. Zumindest müsste dir an dem, was immerhin alles in der Süddeutschen Zeitung gestanden hat, auffallen, dass das Bedenken zur Frage der Abwicklung sind und keine zur Frage der Sache. Der Gorbatschow hat klar und deutlich gesagt, das ist ein deutsches Recht und das wird niemand den Deutschen bestreiten. Ab da geht wirklich die Diskussion, auch mit der Sowjetunion, um die Modalitäten und um sonst nichts. Und was ich als erstes sagen wollte, war nur der Hinweis, die erste Modalität ist die Etablierung einer antikommunistischen Regierung in der DDR. Das ist mal der erste Schritt. Ob die Übernahme der Deutschmark durch die DDR vorher oder hinterher kommt, weiß man seit den 6 Uhr Nachrichten auch nicht mehr so recht. Aber das macht von dieser Aktion, die für den 18. März ansteht, nämlich eine neue Obrigkeit bringt dieses Land unter ihre Herrschaft mit der erklärten Absicht eines Anschlusses an die BRD. Das ist, weltpolitisch gesehen, ist es ein erster Schritt. In der Sache ist es das, was die Bundesrepublik dort betreibt. Es zeigt sich, was das heißt, wenn ein ganzer Staat sich aufmacht und will einen anderen Staat in diesem beschriebenen Sinn zu seiner Beute machen. Wie Demokraten da verfahren, was sie da für Mittel zum Einsatz bringen. Nimmt man bloß das geht jetzt weg wieder von deinem Thema, aber das ist für sich durchaus mal betrachtenswert. Dieser berühmte runde Tisch, von hier aus immer als wunderbares Gremium hochstilisiert. Kaum gibt es da mal ein paar versprengte Idealisten, die den falschen Beschluss fassen. Schon ist auf einmal die Volkskammer viel wichtiger als er. Schon weiß jeder Politiker, die haben doch gar nichts zu sagen. Die werden doch wohl nicht sich einbilden, sie könnten irgendwen an der Grenze verhaften. Also sind wir drüben und reden, wo wir wollen. Da merkt man die Sicherheit schon quasi vom Standpunkt des vollzogenen Ergebnisses aus zu agieren. Das alles wäre noch strittig, wäre überhaupt auch noch ein kontroverses Thema, wenn nicht die Grundlage für die Sache, nämlich die Besiegung, das Kaputtmachen der DDR, eine fertige Tatsache wäre. Und ich möchte nochmal daran erinnern, die entscheidende Größe an diesem Kaputtmachen der DDR ist, wie in allen Ostblockländern, das Volk. Aber das Volk in einer seltsamen Aktivität. In der DDR ganz eindeutig ist das Volk unterwegs zur Obrigkeit, die es gibt, zu ihren Macht- und Herrschaftsmitteln, die es schon gibt, zur D-Mark und den westlichen demokratischen Parteien, die es schon gibt. Das Volk ist so wenig Subjekt, obwohl es der Vollstrecker dieses ganzen Untergangs der DDR ist. Deswegen hat es ja auch immer den Augenschein für sich, aufs Volk als Subjekt der Sache zu verweisen. Von der Sache her, was das Volk dort treibt, was es will, was es bewerkstelligt, von dem hat es so wenig irgendetwas selbst bestimmt. Es hat ja nur sich auf das bezogen, was es schon gibt an Herrschaftsanspruch der Bundesrepublik. Dass man bei der Frage, wer oder was hat eigentlich die DDR kaputt gemacht, auch erstmal jetzt eben für diesen ersten Punkt noch einen Schritt weitergehen muss und sagen muss, das war die Bundesrepublik, nicht bloß mit ihren Rechtspositionen, sondern mit ihrem Reichtum. Die Bundesrepublik mit dem Einsatz all der imperialistischen Zugriffsmittel, also all der Mittel in einen fremden Staat hineinzuwirken, von denen ich vorhin gesagt habe, man sieht gerade beim Anschluss der DDR, wie die Bundesrepublik über so etwas, man kriegt ökonomisch durch Kapitalexport, durch Schulden, durch Außenhandel, durch Beeinflussung politischer Art, durch Vorschriften unter Berufung auf Menschenrechte, kriegt man andere Staaten in den Griff. Über alles das geht die jetzige Lage grundsätzlich und entschieden hinaus in Richtung Annexion. Also in eine Richtung, das will ich immer noch mal betonen, die es bisher in der Weltgeschichte mehr oder weniger nur als Kriegsergebnis gibt. Die Mittel, die dafür angewandt werden, sind genau dieselben, sind diejenigen, die die Bundesrepublik allen anderen Staaten gegenüber mit unterschiedlichem Nachdruck und mit unterschiedlichem Erfolg zum Einsatz bringt. Und das sind dieselben Mittel, über die die zweite Abteilung, sich die DDR greifen, schon läuft, beziehungsweise dass es darüber läuft, wird jetzt vorbereitet. Versteht ihr, wie ich das meine? Was die DDR tatsächlich kaputt gemacht hat, ist das Volk. Aber worauf das Volk sich da bezieht, das ist eine Lage, an der hat die Bundesrepublik selber entscheidend mitgewirkt. Dieses immer die bessere Alternative sein und immer die andere Bevölkerung einladen, sie können es hier besser haben. Nämlich bei der Partei mitmachen, die den Systemvergleich, den ökonomischen und politischen gewonnen hat. Da liegt schon immer der Verweis darauf drin, dass tatsächlich die Bundesrepublik den politischen und ökonomischen Systemvergleich mit der DDR gewonnen hat. Sie ist da das Subjekt. Womit hat sie ihn gewonnen? Das sind im Wesentlichen genau die Mittel, auf die es jetzt bei der Annexion der DDR, beim Sichgreifen dieses Geländes und seiner Bewohner praktisch ankommt. Es ist der überlegene Reichtum, der dazu geschlagen hat. Der Bundesrepublik ist es gelungen, eben dieses Verhältnis zu etablieren, und das war nicht auf die DDR berechnet, dass sie zur Hauptexportnation der westlichen Welt geworden ist. Dass sie über diesen Erfolg eine Währung zustande gebracht hat, die als Weltwährung ziemlich konkurrenzlos ist, noch bezieht sich auf den Dollar und dann noch auf den Yen und alle anderen beziehen sich auf sie. Dass sie eine Weltwährung mit der ganzen EG als Hintergrund, da spielt auch dieses Projekt durchaus seine praktische Rolle, dass sie einen Reichtum zustande gekriegt hat, gemünzt in der D-Mark, in ihr seine Kredituniform besitzend, die dieser Nation einen schrankenlosen Kredit verschafft, den sie sich selber einräumt. Einen jederzeit einsetzbaren Reichtum, der es dem Kanzler erlaubt zu sagen, 30 Milliarden, wenn sie nötig sind, sind sie da. Dieses Gläubigerverhältnis des bundesdeutschen Wirtschaftsimperialismus auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine verschuldete DDR, eine im Westen verschuldete DDR und eine, der die Leute weglaufen in dieses Musterland des kapitalistischen Erfolgs, so dass diese Regierung mit den schönsten Projekten, die sie sich vornehmen würde, einfach eine zuverlässige, ja allein schon die Reproduktion der Gesellschaft, einfach, dass es wenigstens so weiterläuft wie bisher, nicht mehr garantieren kann. Das lässt sich schon heute nicht mehr durchsetzen. Die können nur noch nachzählen, dass über den Daumen gepeilt ihre Produktion im Januar um 5% gesunken ist. Und 5% hört sich so wenig an, ist aber in einer Gesellschaft, wo eins ins andere reingehört, wo irgendwie sowas wie Arbeitsteilung eingerichtet ist, ist das eine Katastrophe. Das ist der ganze harte Kern dieser wirtschaftspolitischen Katastrophe. Die war nicht da, solange die Mauer noch stand. Da ist vieles schlecht gelaufen und das hätte noch Jahrzehnte weiter so schlecht laufen können. Mal besser und mal schlechter. Das jetzt steht dieser Staat tatsächlich. Einfach weil die Obrigkeit sich ihres Menschenmaterials nicht mehr sicher ist. Vor der Unmöglichkeit noch weiterzumachen. Hier merkt man wieder, natürlich ist da das Volk der entscheidende Faktor. Die sind es, die nicht mehr mitmachen. Die jeden Stasi-Agenten zum Grund für einen Streik nehmen. Die immerzu, wie es so schön heißt, auf den gepackten Koffern sitzen. 2000 täglich rüber machen. In so einer Situation ist keine zuverlässige Fortführung der Produktion mehr möglich. Von Planwirtschaft schon ganz zu schweigen. Und die schon, geht schon gleich nicht, die sie da drüben haben. Andererseits, man darf bei diesem Bild der DDR, das jetzt die zuständige Wirtschaftsministerin so immer so herzzerreißend ausmalt und wo tatsächlich auch der Zustand nicht mehr fern ist, dass nichts mehr klappt, wie man so schön sagt, darf man die andere Seite nicht vergessen. Dass das das Resultat auch des erfolgreichen Wirkens der bundesdeutschen Macht ist. Ihrer Attraktivität für das Volk. Und wenn sich heute so klar herausstellt, die Attraktivität der Bundesrepublik für die Flüchtlinge von drüben besteht nicht in ihrer Freiheit, sondern in ihrer D-Mark, dann ist das bloß eine Klarstellung darüber, ach Gott, was Freiheit nützlich gemacht in der Bundesrepublik schon immer geheißen hat. Es ist deswegen sehr logisch, dass das, was jetzt zurzeit passiert, neben dem Zugreifen der politischen Machthaber auf die politische Szene drüben, die Vorbereitung des Zugriffs des westdeutschen Reichtums ist. Jetzt geht als letzte Nachricht durch die Nachrichten die Währungsunion. Von drüben gewünscht, von hier aus als Weg problematisiert, und zwar sehr konstruktiv problematisiert. Es gibt viele Weisen, Sachen zu problematisieren. Manchmal dient es dazu, sie abzuschmettern. In dem Fall ist es die Art und Weise, die Sache einzuleiten. Was heißt denn das, Währungsunion mit der DDR? Wie auch immer sie dann inszeniert wird. Sie heißt, alles, was es in der DDR überhaupt gibt, Menschen, die arbeiten, Kapitalgüter, die rumstehen, Fabriken, die laufen, bis hin zu den Straßenbahnen, den Verkehrsbetrieben, den Grundstücken, überhaupt alles, was es in diesem Staat gibt, alles, was unter diese ganz abstrakte Bestimmung, das ist Potenzial, fällt. Soll unmittelbar und sehr preiswert käuflich werden für westdeutsches Geld. Dieses Projekt selber ist quasi von oben, vom Staat her runtergedacht. Nichts anderes als Anschluss der DDR ökonomisch gedacht. Das heißt nämlich, Öffnung der DDR für den Zugriff eines jeden D-Mark-Besitzers. Wenn da der Tourist mit seinem D-Mark einen Betriebsausflug nach Schwerin macht, sich dort für ein Spottgeld den Pansen voll frisst und denkt, das wäre für ihn so eingerichtet. Eigentlich wäre er der Nutznießer dieses D-Mark-DDR-Mark-Verhältnisses. Dann ist es eine Täuschung, an der er meinetwegen ersticken soll. Die Sache ist die Eröffnung der DDR als Geschäftssphäre für jeden, der wirklich Geld hat hierzulande. Und das ist nicht die Bestimmung Tourist, die da zuständig ist, sondern die heißt Kapitalist. Deswegen ist es auch mit der Währungsunion als solcher überhaupt nicht getan. Jetzt kommt ja die ganze Latte von Kleingedruckten, von Bedingungen, die erfüllt sein müssen, die die DDR erfüllen muss, damit sie überhaupt, und da stehen im Kleingedruckten lauter Sachen, die hätten Sie aus dem Kapitalband 1 von Marx abschreiben können. Da steht nämlich allen Ernstes im Kleingedruckten drin, ein Geld, das was taugt, das ist das Geld von privat wirtschaftenden, konkurrierenden Eigentümern. Wenn es das nicht ist, taugt es nichts. Eine Wirtschaft, die irgendwie funktionieren soll, muss unter dem Imperativ stehen, aus Geld soll mehr Geld werden. Wenn das nicht der ausschließliche Imperativ dieser Wirtschaft ist, ihr ausschließliches Erfolgskriterium, taugt alles nichts. Beides zusammengenommen. Eine Wirtschaft taugt nichts, wenn sie nicht von Kapitalisten betrieben wird und von jedem Einzelnen mit dem ausschließlichen Zweck, sein eingesetztes Kapital zu vergrößern. Schluss aus. Das ist die Sache. Man kann noch so sehr um Marktwirtschaft und sonst was drumherum reden, was das für glorreiche Allokationsfunktionen und sonst was mit sich bringen würde. Das mag ich jetzt im Einzelnen gar nicht darauf eingehen, weil das also ein fieseliger Schwachsinn ist, der immer bloß nach der Logik verfährt, ja, wenn alles mal dem Kapital gehorcht, dann strecken sich auch alle nach der Decke, die das Kapital vorgibt. Kein Wunder, dass jeder versorgt ist, wenn seine Versorgungsansprüche nur so weit reichen, wie es das Kapital ihm konzediert. Es kann gar nicht ausbleiben, dass der Kapitalismus funktioniert. Das ist die andere Sache. So kann man es ganz schlicht ausdrücken. Wenn er das Monopol auf ökonomisches Funktionieren hat, dann wird es schon auch irgendwie vonstatten gehen, dieses Monopol. Und dass es um dieses Monopol geht, das wird gerade der DDR vorbuchstabiert. Zum Beispiel auch in solchen Kommentaren wie heute in der Süddeutschen, unter dieser unsäglichen Karikatur, wo der Kommentator sich auf Frau Luft bezieht, die DDR-Wirtschaftsministerin, und deutlich zu verstehen gibt, solange die andere Seite noch meint, sie könnte Bedingungen stellen für die Verwendung des Geldes in der DDR, tja, da muss sie sich nicht vertun. Das ist nicht die Atmosphäre, in der man Kapital anzieht. Das ist eine Ausdrucksweise dafür, damit die DDR greifbar wird für westliche Kapitalisten. Muss eine Bedingung erfüllt sein, die heißt, das Kommando über die Arbeit, die Lebendige und Tote drüben, die Arbeiter, die unterwegs sind und die Waren, die rumschwirren und die Kapitalgüter, die im Lande stehen. Das Kommando darüber gehört ausschließlich in die Hände derer, die richtiges Geld haben und zu benutzen wissen. Es ist in seltener Deutlichkeit, an der DDR wird jetzt da vorgeführt, dass die Einführung von Marktwirtschaft entweder die Einführung der Klassengesellschaft oder überhaupt nichts ist. In dem Sinne wird der herrschenden Klasse bei uns, bis hinunter zum Mittelstand, dem durch staatlich subventionierte Kredite, Beine gemacht, Aussichten eröffnet, dass unser Staat das Greifen der DDR garantiert lohnend gestaltet. Das ist die ökonomische Sache, die sich da gerade abspielt. Bei dem gerade abspielt, muss man eben dazu sagen, was sich gerade abspielt, ist die Herrichtung der DDR zu einem solchen Gebilde. Das bedarf eines großen Komplexes von Rechtsverordnungen und Gesetzen. Die Eigentumsordnung muss total umgestellt werden. Und bei dieser Umstellung werden auch westlicherseits, westdeutscherseits Ansprüche laut, die sehr stark in die Richtung gehen, im Grunde hätte die DDR nichts Besseres zu tun, als das Zeug, den Reichtum, den geschaffenen Reichtum nach 40 Jahren realen Sozialismus, steht da ja einiges. Sie hätte eigentlich nichts Besseres zu tun, als diesen Reichtum westdeutschen Geldbesitzern zu schenken. Die Neueröffnung der Enteignungsfrage, wo eigentlich die Leute sind, wo ihre Rechtsnachfolger, ihre befugten Klassengenossen, die damals bei Gründung der DDR enteignet worden sind. Das ist eine Frage, die steht als nächste oder übernächste an. Die Etablierung eines Wechselkurses 4:1 für bestimmte Belange zwischen DDR-Mark und D-Mark ist ein anderer Ausdruck dieses Anspruchs, dass das Kapital sich den Zugriff auf die DDR vergolden lassen möchte. Das ist bestenfalls ein Viertel von dem zu zahlen bereit ist, was die bisher drüben abgerechnet haben und so weiter. Das Entscheidende, worauf ich aufmerksam machen will, ist das, im Rahmen dieses nationalen Zusammenschlusses findet nichts Geringeres statt als die Reorganisation der Klassengesellschaft drüben. Da soll man sich nicht vertun. Und die Form, in der das passiert, sind lauter ganz unschuldige Paragraphen und Geschäftsbedingungen, die aber eben auf nichts anderes hinauslaufen als das schlichte Grundgesetz, was drüben die Ökonomie bestimmt, ist das Privateigentum und sonst nichts und niemand. Dann vielleicht hilfsweise, so wie bei uns, der Staat auch noch, als Unterstützer eben für den berühmten für die berühmten mittelständischen Ausbeuter. Dieses Doppeln soll sich die DDR greifen, ökonomisch und politisch, hat vom Standpunkt westdeutscher Politiker seine Perspektive. Die habe ich vorhin schon angedeutet. Es geht um den Besitz Europas. Und zwar Besitz, jetzt nicht im Sinne der Annexion wie bei der DDR, sondern Besitz im Sinne solider, gesicherter Benutzungs- und, wenn man mal den moralischen Ausdruck benutzen darf, Bevormundungsverhältnisse. Es geht also in der Perspektive um nichts Geringeres als eine Machtfrage. Auf wen wird von den europäischen Staaten gehört? Dieser Aspekt ist in unserer Diskussion hierzulande aufgebracht worden unter dem Thema Neutralität. Soll ein wiedervereinigtes Deutschland militärisch neutral sein? Da ist ein interessanter Bescheid erfolgt auf diese Frage, nämlich vom Bundeskanzler und allen möglichen anderen, die in dieser Frage wichtig sind. Neutralität käme nicht in die Tüte, weil die Bundesrepublik ein unveräußerliches und unverbesserliches Mitglied der westlichen Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft sei. Das ist deswegen ganz interessant, weil von Werte und Wirtschaft war jetzt ja gerade gar nicht die Rede in Sachen Neutralität. Da war ja gerade eigentlich unterstellt, dass die demokratische Werte und kapitalistische Wirtschaft für alle Ostblockstaaten sich gehören ab sofort. Und dass auch das getan wird, damit das von bundesdeutscher Seite, von deutscher Seite, da muss man sich ja jetzt allmählich dran gewöhnen, inszeniert wird und geregelt wird, dass es benutzt wird. Das ist die eine Schiene. Jetzt gibt es aber noch die andere Schiene, die heißt, wer hat die Macht, die militärische Kontrolle über den Kontinent? Jetzt ist ja gerade mal der Vorbehalt angemeldet worden, man möchte vielleicht diese beiden Sachen trennen. Werte und Wirtschaft einerseits, militärische Kontrolle andererseits. Und wenn die Bundesrepublik sich schon als Werte- und Wirtschaftszentrum in Europa breit macht, dann möchte man doch, bitteschön, die Frage, wessen Soldaten stehen wo, davon trennen und vielleicht die Möglichkeit ins Auge fassen, dass der militärische Anschluss Deutschlands an den Westen als offene Frage zu behandeln sei. Es ist ganz lustig, wenn darauf dann die Antwort kommt, aber unsere Werte und unsere Wirtschaft. Da geht es nämlich ausnahmsweise, obwohl von D-Mark und Demokratie die Rede ist, ausgerechnet nicht um D-Mark und Demokratie, sondern da dient der Verweis auf D-Mark und Demokratie als Argument gegen militärische Neutralität. Also, schlicht und ergreifend, was heißt es positiv? Die Neutralität wird deswegen abgelehnt. Die Neutralisierung, die militärische. Weil für die deutsche Seite eins feststeht. Dort, wo sie als ökonomisch und politisch maßgebliche Macht zugange ist, und das heißt nun mal in ihren Projekten, alle abgesichert durch die EG, bis an die Westgrenze der Sowjetunion, in ganz Europa. Sie will ja dort überall die dominierende Macht sein und hat dafür auch gute Karten in der Hand. Wenn sie das will und betreibt, dann geht das überhaupt nicht ohne Integration in die NATO, ohne Rückhalt im Westen, ohne Bundeswehr und so weiter und so fort. Es geht nicht ohne militärische Absicherung. Das ist eine interessante Klarstellung über das Verhältnis zwischen Ökonomie und Militärgewalt in dieser ganz konkreten Grundsatzfrage der 90er Jahre. Auf die andere Seite, welche Rechnungen die Sowjetunion dazu bewegen, überhaupt eine solche entgegenkommende Politik zu machen, möchte ich absichtlich getrennt von diesem Thema jetzt kommen. Es lohnt sich mal für sich ins Auge zu fassen, den Standpunkt der Bundesrepublik in dieser Frage. Der heißt, natürlich, wir sehen auch, der Feind, dem gegenüber die NATO sich aufgebaut hat, die Bedrohung, die immer unser guter Grund für die Teilnahme an der NATO war, diese ständige Not einer sowjetischen Angriffskapazität und damit ja wohl auch Angriffsabsicht standhalten zu müssen, das alles existiert nicht mehr. Die NATO geht schon heute und mit Recht davon aus, dass ihre Bedrohungsanalysen, auf die sie 40 Jahre lang ihren Bestand und ihre Rüstung begründet hat, schon heute und erst recht im Laufe der 90er Jahre überhaupt nicht mehr stimmt. Und sie geht davon gerade dann aus, wenn eben neue Zwecke der NATO definiert werden. In der Phase, in dieser, man muss schon fast sagen, operativen Phase des Neuaufbaus der NATO, des Neuaufbaus nicht im materiellen Sinn, sondern in der Definition eines neuen Zwecks dieses Militärbündnisses, befinden sich die NATO-Größen. Und sie geben diesen Zweck auch klar und deutlich an, der heißt Stabilität des Reformprozesses in Osteuropa. Garantien schaffen dafür, dass dieser Prozess irreversibel wird und dass er geordnet abläuft. Das ist ein so weitgehender Anspruch auf militärische Kontrolle auch über all die Staaten, die sich jetzt ökonomisch und politisch Westeuropa anschließen, dass deswegen auch gleich das Dementi auf dem Fuße folgt. Nein, eine Ausdehnung des Bündnisgebiets bis zum Bug, diesem Grenzfluss zwischen Polen und der Sowjetunion, eine Ausdehnung des Bündnisgebiets bis dahin ist nicht beabsichtigt. Tja, aber was denn dann? Was ist denn dann der neue Auftrag der NATO? Mit der Formulierung, sie bietet gerade für diese Neudefinition der Sicherheitslage in Europa von westlicher Seite her die unerlässliche Sicherheitsgarantie. Ist zwar nicht das Bündnisgebiet neu definiert, aber der Zuständigkeitsanspruch, der ist durchaus auf ganz Europa erstreckt. Man kann das auch an solchen Sachen sehen. Die Bundeswehr, nehmen wir die speziell. Was weiß der zuständige Minister seinen Bundeswehrsoldaten zu sagen, die jetzt mit einer tiefen Sinnkrise die IC-Züge bevölkern, wofür bin ich eigentlich noch gut, wenn der Iwan doch gar nicht kommt? Es gibt eine klare Auskunft. Das ist erstmal ein Glückwunsch des Verteidigungsministers an seine Bundeswehrsoldaten. Und der ist noch nicht mal ganz aus der Luft gegriffen, obwohl er gelogen ist. Dann wird darin deutlich gemacht, dass dieses vor seiner politischen und ökonomischen Vereinigung stehende Europa sich dann mehr denn je als Nachbar einer zwar politisch und ökonomisch kaputtgehenden, aber militärisch noch immer atomar gerüsteten Sowjetunion begreift. Da ist nichts davon, die Ausgangsbasis all dieser NATO-Kalkulationen ist gerade nicht, dass die Feindschaft jetzt weg wäre, dass man sich nicht mehr auf die Sowjetunion als Feind zu beziehen bräuchte, sondern in dem Standpunkt, es braucht noch die NATO als Sicherheits-, als Garantiekörperschaft, wird unverdrossen der Standpunkt, natürlich ist die Sowjetmacht, solange es sie als Supermacht noch gibt, unser Feind. Und solange es, oder unsere Bedrohung. Sie ist zwar geschrumpft, sie hat sich sehr zurückgezogen, sie dementiert es auch, und das ist unsere neue Geschäftsbasis, wir kommen voran. Wir definieren unseren Bündnisauftrag neu, aber der Bündnisauftrag ist nicht weg. Ja, was heißt denn das, wenn der nicht weg ist? Das immer noch vom westlichen Standpunkt aus völlig unberechtigte strategische Waffen in der Sowjetunion rumstehen und sich deswegen das ganze europäische Einigungsprojekt immer vorsehen muss. Das ist immer, solange es die Sowjetunion als Nuklearmacht noch gibt, sich seine nukleare Option, seine Rückendeckung halten muss. Das sage ich nur deswegen, weil es eben so schön deutlich macht, von Friedensschluss ist bei der Neudefinition des NATO-Auftrags vorn und hinten nichts zu sehen. Es gibt auch solche Sprachregelungen wie die, man dürfte in Osteuropa kein Machtvakuum entstehen lassen. Naja, was das heißt. Vielleicht bleibt nachher noch Zeit, noch mal kurz auf den neuesten Stand und auf den neuen Zweck der Wiener Verhandlungen über die Truppenreduzierung in Europa zurückzukommen. Für jetzt bleibt erstmal vom Standpunkt des Westens aus, oder um den Standpunkt einigermaßen zu charakterisieren, bleibt vielleicht das. Die Verschiebung der ökonomischen und damit politischen Kräfteverhältnisse in Europa ist dem militärischen Abbau sowjetischer Truppenpräsenz in Osteuropa weit voraus. Ökonomisch und politisch ist dieses Gebiet bereits heimgeholt. Dafür stehen die antikommunistischen Regierungen in allen bis jetzt noch existierenden Ostblockstaaten. Die Frage, wie man das auch militärisch elegant regelt, ist wirklich nur noch diese Frage. Wie regelt man dieses neue politische Kräfteverhältnis auch militärisch? So, dass eben die Sowjetunion dann auch noch ihren truppenmäßigen Zugriff auf die Ostblockländer, ihre Präsenz ganz schlicht und einfach, mit inzwischen übrigens sehr umgerüsteten, sehr verdünnten, aber immerhin noch mit ihren Truppen, dass sie den ordentlich aufgibt. Wobei bei ordentlich eben immer auch gleich dieser Horror Vakui des Militärs mitzudenken ist, um Gottes Willen keine Zone in Europa, wo überhaupt keine Truppen stehen, denn dann weiß man ja gar nicht, wo man dran ist. Vielleicht das mal als Vorblick drauf, dass diese Genfer Verhandlungen, diese Wiener Verhandlungen über Truppenreduzierung tatsächlich den Charakter bekommen haben, die militärische Seite des sowjetischen Rückzugs zu organisieren, nachdem die materielle, die ökonomische und politische, vor allem die politische Seite des Rückzugs der Sowjetmacht aus ihrem Vorfeld als im Prinzip abgeschlossen betrachtet werden kann. Das ist der Standpunkt der westlichen Seite. Aber diese Frage, dass man den Rückzug auch militärisch organisiert, der Sowjetunion abringt, das wird darüber keineswegs leichtfertig vergessen, sondern das wird auf diesen Verhandlungen geregelt und das viel passendere Forum dafür ist die von der Sowjetunion für dieses Jahr vorgeschlagene neue KSZE-Konferenz, weil das ist eine Konferenz, die ja die Verknüpfung herstellt zwischen beiden Seiten, den politischen Zuordnungsverhältnissen und den militärischen Kräfteverhältnissen auf dem alten Kontinent. Deswegen ist auch der Auftrag dieser vorgeschlagenen Konferenz klar, sie soll beides zur Deckung bringen. Also bei diesen ganzen Rüstungsverdünnungsverhandlungen geht es in der Sache um nichts als einen ordentlichen Rückzug der sowjetischen Militärmacht. Und in dem Sinne werden dann ja sogar auch von westlicher Seite so nationalistische Übertreibungen, Russen raus und zwar sofort, gebremst. Das liegt eben nur noch einerseits im westlichen Interesse, dass das Volk sich gegen die russischen Besatzer aufmandelt. Das ist dann immer noch das immer nebenher laufende Extra-Argument. Das Volk schmeißt die Russen raus. Es macht eben deutlich, dass die Lage für die Russen nicht mehr zu halten ist, auch militärisch nicht. Aber das Interesse ist natürlich gar nicht, dass das Volk russische Soldaten lyncht, sondern dass umgekehrt die Sowjetmacht sich ordentlich abseilt. Wobei es ja noch die Schönheit gibt, dass das Verhandlungsgebiet für die Wiener Verhandlungen definiert ist als Europa vom Atlantik bis zum Ural, sodass im Falle von erfolgreichen Verhandlungen vielleicht sogar ein Hineinregieren in den militärischen Aufbau der Sowjetunion selbst jenseits der berühmten Buggrenze nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Man weiß ja jetzt, in welcher Hinsicht und wofür die Sowjetmacht ihre Truppen im eigenen Lande braucht. Und da Bedingungen zu schaffen und Eingriffsrechte vorzubereiten, dass sowas zum Beispiel gegenüber den baltischen Truppen, Republiken nicht in Frage kommt, wie das, was sich jetzt am Kaukasus abspielt, das ist durchaus eine Option, die der Westen in Form von Verhandlungen noch betreibt. So viel jetzt erstmal zum Standpunkt des ersten Hauptagenten dieses jetzigen Trauerspiels, nämlich der westlichen Greifer. Ich bin für jede Zwischenfrage dankbar und für jede Ermunterung, das zu beschleunigen hier. Und noch ein Blick auf das Volk. Die berechnende Heiligsprechung der Völker drüben ist zum Kotzen. Erstens deswegen, weil sie so berechnend ist. Kein Mensch hierzulande macht sich mit den Anliegen gemein, die die Völker drüben tatsächlich haben. Oder gibt es vielleicht im Westen jemand, der gerne zur Jungfrau von Czestochowa wallfahrtet? Aber es ist so verteufelt funktional, in seinem Antikommunismus, gerade in seinem blinden Antikommunismus, einem blinden Antikommunismus, der noch nicht mal zwischen realem Sozialismus und Kommunismus den geringsten Unterschied gelten lässt, der von überhaupt nichts was wissen will, außer die sollen weg. Der ist so verteufelt funktional. Das ist das Erste. Das Zweite. Jeder Politiker, jeder Intellektuelle, sogar jeder schlichte Volksgenosse, behält es sich doch normalerweise vor, die Eruptionen des Volkswillens anderswo noch zu beurteilen. Und nicht die Tatsache, dass er da gigantisch eruptiert, gleich als Beweis dafür zu nehmen, dass er auch Recht hat. Das können doch sogar westdeutsche Sri Lanka-Reisende, den Singalesen, von denen sie keine Ahnung haben, vorrechnen, dass sie kein Recht haben, wenn sie die Tamilen, von denen sie auch keine Ahnung haben, lynchen. Da steht doch auch nicht die Tatsache des Volkswillens dafür, dass er Recht hat. Dieses Recht nehmen wir uns gegenüber den Volksaufständen drüben mal 5 Minuten lang heraus. Taugt denn was? Was ist es denn, was diesen Volkswillen bestimmt? Oder bestimmter gefragt, woher kommt der Hass gegen die alte regierende Partei? Es ist schon seltsam, aber ohne gar zu tief in die Volkspsychologie einzusteigen, muss es da wohl eine Logik geben. Dass drüben eine ganze Arbeiterklasse sich darüber traditionsreich in der DDR. Jetzt hat es irgendwie richtig Recht bekommen. Alles das, was es dort gibt, die soziale Sicherheit, führt nur zu Schlamperei in den Betrieben. Kein Wunder, dass nichts klappt, wenn niemand da ist, der den Leuten Feuer unterm Hintern macht. In schreiendem Widerspruch zu der Theorie von der Unterdrückung drüben, die scheint sehr, sehr teilweise gewesen zu sein, die Unterdrückung, beschwert sich jeder, den man drüben fragt. Mann heißt in dem Fall das Fernsehen, das ja immer für unsere Aufklärung redlich unterwegs ist. Beschwert sich über die Faulheit der eigenen Betriebsgenossen. Und dass deswegen ja auch nichts klappen konnte. Und dass die Betriebsleitung selber so opportunistisch war, niemanden auf die Zehen zu treten, wenn er sich dauernd abgeseilt hat. Sich nach Bananen angestellt hat, statt zu arbeiten. Zu Hause geblieben ist, schon bei dem kleinsten Keuchhusten. Es ist glatt so. Und da ist leider Gottes auch was dran. Als hätten die Leute drüben tatsächlich gar keinen anderen Beruf im Sinn, als den, für den ihnen ihre regierende Partei immer das größte Lob gespendet hat, nämlich, dass sie Lohnarbeiter werden. Und offenbar haben sie das, dass sie Lohnarbeiter und sonst nichts sind, in den Hals gekriegt, dass sie, wenn schon, dann aber auch richtige Lohnarbeiter sein wollen. Also von wegen mal was an der Produktion in eigene Hände nehmen. Zum Lohnarbeiter gehört, dass ihm alles gesagt wird, was er zu tun hat. Zu einem entrechteten Lohnarbeiter gehört offenbar, dass ihm nicht genügend nachdrücklich gesagt wird, was er zu tun hat. Und das gute Recht eines DDR-Lohnarbeiters besteht heute im Recht auf das Kommando durch eine erfolgreiche Firma. Es ist verrückt, aber hier machen Leute geradezu subjektiv den schlechten Begriff ihrer Klassenlage sich zum Anliegen. Man müsste doch denken, ein Lohnarbeiter, dem man sagt, du bist ein Würstchen, das bloß rumkommandiert wird, den ärgert das. Und der würde irgendwie denken, na dazu arbeite ich aber nicht. Drüben haben sie offenbar mit ihrem Scheiß Lohnarbeiterwesen, was ja auch eins war, was auch ein Kommandowesen war, was auch nichts von Planwirtschaft in dem Sinn an sich gehabt hat, so schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie glatt auf die Idee kommen, wenn schon Würstchen, dann auch richtig, weil dann kommt wenigstens die Würze ins Leben. Man sieht es doch an den Westlern. Das sind Würstchen, die können ins Ausland fahren. Das wollen wir auch. Das sind Würstchen, die kriegen harte Mark und keine weichen. Das wollen wir auch. Das sind Würstchen, die werden rumkommandiert und auch mal entlassen, wenn einer sich blöd anstellt. Das wollen wir auch. Nicht für sich selbst, aber da denkt ja sowieso jeder. Sehr klassenmäßig. Nämlich, dass die Klasse dadurch zu disziplinieren ist. Er selber wäre es ja im Prinzip sowieso diszipliniert. Es ist eine Arbeiterklasse drüben zugange, die fühlt sich glatt dermaßen als Arbeiterklasse, dass sie durch die ganzen Relativierungen und Bremsungen der Ausbeutung drüben, durch das ganze Einfügen von egalitären und arbeiterfreundlichen Elementen in die Abwicklung des Arbeitsdienstes, dass sie darin allen Ernstes den Grund entdeckt, warum nichts klappt. Und die im Namen dieser Diagnose Tja, wenn man uns nicht schuhriegelt, dann kommt auch nichts raus. Glatzt nach dem Schuhriegeln verlangt. Nicht dieses sexy Schuhriegeln, das mal drangsaliert wird. Weiter, das Volk, das immer ruft, es wäre ein solches. Es wird jetzt offenkundig an diesen Vereinsfahnen, die das Volk da drüben hochhält. Denn da muss man ja auch gerecht sein. Zwar schaffen es die Republikaner, CDUler und SPDler rüber, aber hochhalten muss auch dort die Fahne einer von denen. Sonst wären es gar nicht so viele. Dort ist offenbar ein Volk unterwegs, das sich, ja glatt, auch um ein Recht betrogen gefühlt hat. Oder zumindest jetzt im Nachhinein betrogen fühlt. Nämlich um das Recht, zu diesem großen deutschen Verein zu gehören. Es ist, als würde dieses Volk sich, dabei hat die SED es wirklich an nationaler Ermunterung nicht fehlen lassen. Aber sie hat ja gleichzeitig immer noch den Nationalismus mit einem Vorzeichen versehen. Sie hat immer noch drauf gepocht, ein bisschen sozialistisch müsste er sein. Nicht so wie in der BRD. Sozialistische Nation, unser sozialistisches Vaterland. Diesen Zusatz dankt das Volk, das als Volk angesprochen ist, seiner Obrigkeit natürlich überhaupt nicht. Was soll denn das? Entweder Volk oder Sozialismus. Diese Rechnung ist jetzt mal klar auf dem Tisch. Solange einer den Beruf beglückend findet, Untertan einer Obrigkeit, Manövriermasse einer Nation zu sein, als Stück Schwarz. Leute, ergreift den Beruf Deutscher. Und sie lassen sich das sagen. Dann sind alle Relativierungen der Art und ihr seid sozialistische Deutsche bescheuert. Weil das ist in der Rechnung gar nicht drin. In der Rechnung Nation ist bloß die Körperschaft drin. Das weltpolitisch rumagierende Subjekt. Und wenn man da dieselben Deutschen mit denselben Vereinsfahnen als Mitglieder einer erfolgreichen Nation bewundert und lernt sich selber spätestens im Urlaub, wenn man neben einem westdeutschen Trottel haust, als die mindere Sorte Deutscher kennen, ist das Volk empört. Und jetzt ist es unterwegs und hasst seine alte Regierung wegen vorenthaltenem Nationalismus. Und lauter gedemütigte Bürger, betrogen um ihr Recht, sich aus freien Stücken als Bürger ihren Platz in der Welt rauszusuchen. Aus Befürwortung kapitalistischer Ausbeutung, so als wäre die was Gutes für die Arbeiter im Vergleich zur sozialistischen Schlamperei. Aus Stolz, Deutscher zu sein, also dem affirmativen Verhältnis zu dem Angebot, Mitglied einer international was zählenden Körperschaft zu sein. Und aus dem Freiheitsgesichtspunkt, dass man sich zwar alles vorgeben lässt an Ausbeutung und an nationalen Ansprüchen, aber dass man immer noch selber derjenige sein will, der sich darin einrichtet und darin nicht auch noch bevormundet sein will. Das ist der berühmte Freiheitswille der östlichen Völker. Aus all diesen Standpunkten, diesen drei Standpunkten, speist sich dieser hemmungslose Hass gegen die abgedankte Obrigkeit. Die hat das alles falsch gemacht und damit die Arbeiter um ihr redliches Arbeitersein, das Volk um seinen Nationalismus und den freien Bürger um seine Mündigkeit betrogen. Und damit ist auch schon die neue Volksraison auf dem Tisch, nämlich der Volksantrag nach einer neuen Staatsraison. Die soll das alles leisten. Und das Prächtige ist, dass es das schon gibt. Wieder aus der Ecke definiert sich das DDR-Volk schon seit langem als BRD-Volk im Wartestand. Man kann ja noch das daraus lernen, das ist richtig empirisch anschaulich in dieser ganzen Entwicklung der letzten Wochen, was sonst immer eine Erkenntnis ist, für die man sonst immer mal eine Viertelstunde braucht, bis sie klar ist. Und drüben haben sie es richtig vorgeführt, im Verlauf des letzten Jahres. Die Erkenntnis, die ich meine, heißt so: Ein Volk ist dann und in dem Maße loyal, wie es zur Loyalität keine Alternative hat. Solange das Gewaltverhältnis klappt, klappt auch die Unterordnung. Solange die Mauer stand, gab es durchaus den Standpunkt eines DDR-Nationalismus. Solange man sowieso nicht anders konnte, hat sogar im Urlaub der DDR-Tourist dem westdeutschen fetten Bruder gegenüber ein bisschen seinen DDR-Bescheidenheitsstolz und dass er aber irgendwie auch was zu bieten hätte, Weimar und Goethe und so weiter, rausgekehrt. Der ganze Nationalismus als Gefühl, als Standpunkt von dem aus man die Welt betrachtet und sortiert, ist die Folge dessen, dass es dazu keine Alternative gibt. Sobald es diese Alternative gibt, und jetzt gab sie es gerade in dem Fall, und es gab sie als siegreiche Alternative und als Gelegenheit überzulaufen, ist mit dem Zwang zur DDR zu gehören, auch in 0, nix innerhalb von einem Monat, der Standpunkt auch noch eines noch so hoffnungsmäßig bescheidenen DDR-Nationalismus schlicht und ergreifend weg. Wie sehr Nationalgefühl an der Gewalt hängt, das zeigt die Entwicklung drüben, wo alles DDR-mäßige innerhalb von Wochen von dem ganzen Volk abgefallen ist, als hätte es das nie gegeben. Gut, es gibt einen Hass drüben, es gibt eine neue Volksraison, das Wort bitte ich zu verstehen als einen Antrag des Volks auf eine neue Staatsraison. Das ist das Konterrevolutionärste, was es gibt, weil es ganz am anderen Extrem ist, von dem ein Volk macht sich auf und nimmt seine Sachen in die eigenen Hände. Nein, es gibt ein Volk, das bittet um eine neue Staatsraison, und zwar eine, die es schon gibt, die noch nicht einmal erfunden werden muss, sondern die man importieren will. Und da werden sich die westlichen Greifer und das ergriffene Volk von Überläufern an einem Punkt einig, im Grund müsste es gehen mit einem Schlag, von heute auf morgen. Zack, wie bei einer bedingungslosen Kapitulation. Am besten am 8. Mai, da hat zum letzten Mal der Hitler kapituliert, diesmal die DDR, und dann sind die Sachen geregelt und es gibt kein Vertun. Deswegen werden die Leute auch so ungeduldig, das ist gar kein Wunder, dass die Leute auspfeifen, die jetzt noch irgendwie den Standpunkt vertreten, man müsste doch mal ein bisschen sich den Weg der Angliederung überlegen. Von ihrem Standpunkt aus zu Recht betrachten die Leipziger diese 100.000 unsympathischen Stammesgenossen. Jeden, der überhaupt noch sagt, Leute, macht mal halblang, das braucht noch ein bisschen. Die Vereinigung braucht eine Methode, die muss erst mal passieren. Der kriegt schon faschistische Sprüche um die Ohren gehauen. Gut, das war die Viertelstunde Absage an diese Volksrevolution. Ja? Dass sie teilweise gute Versorgung hatten, dass sie keinen Arbeitsdruck hatten und dass sie als Würstchenverkäufer Kaiser im Vergleich zum Kunden König waren. Und andererseits sind sie aber schon immer unzufrieden gewesen wegen der schlechten Altersversorgung, wegen der schlechten Versorgung überhaupt. Und es ist nicht so, dass man in eine Richtung sagen kann, die sind völlig gierig nach Ausbeutung. Ich habe verdammt viele Leute kennengelernt, vor allem im Metallarbeiterbereich, weil halt Magdeburg in der Industriestadt ist. Die sagen, okay, verdient wenig, aber der Job zieht, muss wenig tun. Sie sind sich dessen schon bewusst. Und es war wirklich erst seit einem halben Jahr, seit dieser Öffnung, gibt es auch deutlich mehr und mehr Leute, die jetzt einfach abhauen. Aber das Bewusstsein ist sehr wohl noch da, zu wissen, dass es zum Teil nicht schlecht war. Das ist einfach die Schnauze voll von dem, weil die sich in der Sozialismus nicht mehr vorstellen können. Weil es den so quasi nie dort gegeben hat. Und der normale Arbeiter halt einfach der Arsch ist und der normale Pfleger auch der Arsch ist. Das sind zwei Wirkungen, die ich schon ausgeübt habe. Denen geht es dann zum Teil noch schlimmer, es sei denn drei Schichtsystem. Und damit waren die Leute schon immer irgendwo unzufrieden. Und mit manchen sozialen Festlegungen oder Kindsätzen und so Sachen waren sie schon immer auch zufrieden. Also das muss man schon ergänzen. Und es ist nicht nur einseitig so, dass sie jeden, der sie ausbeutet, zujubeln. Und das sind ja auch sehr misstrauisch, wenn die im Westen überkommen. Da hat einiges weh, ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass du mit deinen Hinweisen jetzt dem, was ich sagen wollte, sehr widersprochen hast. Weil du hast es gleich so formuliert, wie die halten jetzt einen Rückblick auf vergangene Verhältnisse. Dass sie selber das in die Hand nehmen könnten, diesen Übergang, kommt den Leuten, die du erwähnst, überhaupt nicht für 5 Pfennig in den Sinn. sondern die stellen sich zu den neuen Verhältnissen, die ihnen bereitet werden, offensichtlich genauso, wie sie sich zu den bisherigen Verhältnissen gestellt haben. Und wo du gesagt hast, ja, die haben das eine gut gefunden und das andere schlecht. Die laxe Arbeitsmoral gut, die schlechte Altersversorgung schlecht. Genau das habe ich gemeint. Ein angepasster Mensch, der stellt sich immer zu den Lebensverhältnissen, die ihm verpasst worden sind, nicht als welchen, die er in die Hand nehmen könnte, sondern wo er sich nach der Decke streckt. Wo er versucht, sich, und wenn es bloß im Kopf ist, im Gedanken, in der Fantasie, was Gutes sich draus zu machen. Und dann das Schlechte, das ist das, woran er sich dann ärgert. Aber der Ärger ist so unproduktiv wie nur was. Er hat doch nie dazu geführt, dass sie was anderes gemacht hätten, mal früher ihrer Betriebsleitung den Gehorsam aufgekündigt und durch einen Streik die DDR gekippt. Und sag nicht, das wäre früher nicht gegangen. Sie haben es doch gar nicht erst versucht, weil sie sich wirklich als brave Arbeiterklasse aufgeführt haben. Und jetzt, da meine ich genau in dem Sinn, eine solche Klasse nimmt hin, was ihr bereitet wird. Na klar, alles andere, das in die eigenen Hände zu nehmen, das wäre ja glatt Kommunismus gewesen. Und den hat ihnen nicht nur keiner erzählt, sondern dass Kommunismus was ganz anderes wäre. Dafür hat ja ihr ganzer Staat gerade gestanden. Das ist noch das Nebenverbrechen der SED, ja, an sich wirkliches Verbrechen. Dass sie den Leuten gleich überhaupt diesen Standpunkt so ausgetrieben hat und gleich auch noch zu dem, sie macht das Bett, in das die Arbeiterklasse sich gefälligst zu legen hat und damit soll sie zufrieden sein. Indem sie sich da nach der Decke streckt und nicht bei unserer westlichen Ausbeutungsbedingungen. Dass das Kommunismus sein soll, das ist das Verheerende. Der hat immer noch ein bisschen was mit einer Revolution zu tun, wo die Leute selber ihre Lebensverhältnisse mal sich einrichten. Wo sie dann auch Subjekt der Überlegung sind, was muss man in Kauf nehmen, was muss man machen, was hat man davon. Wo es mal nicht eine Lüge ist, wenn gesagt wird, ihr müsst euch anstrengen, damit der gesellschaftliche Reichtum zustande kommt, den ihr dann kriegt. Im Lohnsystem ist diese Verknüpfung immer eine Lüge, hier wie drüben, oder wie es drüben gewesen ist. Aber in das will ich mich nicht weiter vertiefen, ich will nur das aufnehmen von dir, wie du so schilderst. Ja, das waren auch gestandene Opportunisten. Und als gestandene Opportunisten machen sie haargenau dieselbe Rechnung jetzt. Sie sind gar nicht welche, die sich einen Kapitalisten herbestellen. Sie rechnen nur damit, dass der kommt und rechnen sich deswegen heute schon aus, was wird besser, was wird schlechter. Diesen miesen Opportunismus, den wollte ich gegeißelt haben. Und von da aus, von diesem Opportunismus, der ist erstmal eine sehr passive Stellung in politischen Fragen. Aber von dem gibt es durchaus einen Übergang und den machen sehr viele, den machen sicher nicht alle. Aber die 100.000, die mit Deutschland fahren unterwegs sind, die sind ihrerseits auch eine Spitze des Eisbergs. Und die machen einen Übergang derart, wenn schon dem Volk nichts als Opportunismus übrig bleibt. Und andere Leute richten die Lebensausbeutungs- und Vergütungsverhältnisse ein. Na dann habe ich mit meiner bisherigen Obrigkeit die Erfahrung gemacht, die richtet die Leistungs- und Vergütungsverhältnisse sehr schlapp ein. Das ist teils gut, teils schlecht. Na gut, jetzt kriege ich eine neue, die richtet sie sehr stramm ein. Das ist teils schlecht, teils gut. Aber alle, die jetzt überlaufen, und das sind bisher schon immer die Rübermacher, und das ist jetzt schon sehr viel Volk drüben, die sind offenbar so in dieser Rechnung befangen, dass sie sagen, schaut doch nach Westen, da geht doch alles viel besser. Und man braucht doch wirklich bloß noch 14 Tage zu warten, dann ist einfach durch das Abwandern so vieler Leute drüben dermaßen viel durcheinander, dass die Behauptung, es muss jetzt endgültig so werden wie in der Bundesrepublik, sonst klappt nichts mehr, dass diese Behauptung richtig wahrgemacht wird durch die Rübermacher. Die machen doch den Staat kaputt, sodass es so gar nicht weiter geht. Das wollte ich sagen, und dass das sehr kläglich ist, sich dazu opportunistisch zu stellen und sehr verkehrt, diesen Opportunismus gleich noch zu übertreiben und zu sagen, so glänzende Gelegenheiten wie im Westen wollen wir auch. Ich kann euch einen Witz erzählen zu dem Thema, wie das. Das sind Gedanken, ich weiß nicht, wie geläufig sie euch sind, aber auf eine bestimmte Weise sind sie den Machern unserer Öffentlichkeit sehr geläufig. Nicht, dass sie das so denken würden, wie ich es versucht habe vorzutragen, sondern dass sie einfach immer einen Dreh finden, wie sie ihr Publikum, ihre Bildzeitungsleser und sowas drauf stoßen, wie die Sache zu betrachten wäre. Jetzt diese Sache mit dem, was ich jetzt Opportunismus genannt habe. Man richtet sich da halt so ein und sucht nach seinen Chancen. Jetzt kommt der Witz dazu. Die Bild am Sonntag, von vorvergangenem Sonntag halt, macht eine Geschichte mittendrin, Sextourismus an der fränkisch-thüringischen Grenze. Schildert lauter nordbayerische Ekel. Also ich sag ja, ich gebe ja nur wieder, was die Bild-Zeitung zu verstehen geben will. Pickel sollen sie haben und einen dicken Bauch, aber D-Mark und ein flottes Auto. Und was passiert? Sie fahren nach Saalbach oder wie das heißt, drüber und haben an jedem Finger, wie sie angeben, schon eine Frau. Und die thüringischen Jünglinge gucken in die Röhre. So, was folgt denn jetzt da draus? Es ist völlig klar, in welchem Sinn die Zeitung einfach diese Geschichte erzählt. Die dauert eine Seite lang, ist mit ein paar Beispielen gespickt. Es steht keine Moral drunter. Daraus lernen wir irgendwie, dass nordbayerische Jünglinge furchtbare Dreckskerle sind oder sowas. Nein, es steht einfach so dort. Aber wofür es steht, ist so arschklar. Die ganze Welt als eine Welt von Gelegenheiten, die man sich sucht, wo man sich einzurichten versucht. Und jetzt stellt sich auf einmal nach Maßgabe dieser Zeitung heraus, die D-Mark, das ist ja allen Ernstes eine Chance sogar fürs Vögeln. Im bayerischen Grenzgebiet zumindest, nach Thüringen. Und eine schlechte für die, die auf der thüringischen Seite wohnen. Und dann erzählen sie sogar noch in dem Artikel, richtig, nach der Logik verläuft es. Das ist dann so arschklar, wie die Geschichte konstruiert ist, wenn man mal bloß diese Botschaft weiß. Dann erzählen sie natürlich auch noch die Geschichte von einem thüringischen Kellner, der nach Bayern rübergemacht ist, jetzt D-Mark hat und damit ausgestattet seine alten Liebschaften wieder betört. Das ist der trübselige Witz zu dem, was ich sagen wollte. Und im Grunde das, was du von deinen Kollegen da erzählt hast oder deinen Ex-Kollegen passt meines Erachtens auch genau da rein. Die dritte Partei, die Kapitulanten im Osten. Das hat zwei Abteilungen, dieses Kapitel, und ich muss es mir ein bisschen einteilen, damit es nicht ausufert. Das hat die eine Abteilung, was geben die da eigentlich auf? Und das hat die andere Abteilung, warum geben sie es eigentlich auf? Was ist der Motor in dieser Selbstdestruktion des realen Sozialismus? Ich will es mal so probieren. Es gibt was Seltsames an diesen Ex-Staatsparteien, an allen. Die wollen selber noch die Macher im Übergang zu kapitalistischer Marktwirtschaft und bürgerlicher Demokratie sein. Man kann das moralisch ausdrücken und sagen, die haben doch nicht mal so viel Ehre im Leib, dass sie sich hinstellen und sagen, unsere Sache ist gescheitert, also danken wir ab. Nein, als Partei vollziehen sie eine totale Absage an ihr bisheriges Programm, immer ausgedrückt in dieser Symbolecke, das scheinen sie besonders zu mögen, also rote Fahnen oder rote Sterne rausstanzen und lauter solche Albernheiten, sich umbenennen ist eine beliebte Übung. Sie werfen also ihr ganzes bisheriges Programm fort, aber sie wollen selber noch sein, diejenigen, die das fortwerfen. Und an dem, was neu kommt, wollen sie unbedingt und durchaus und möglichst sehr beteiligt sein. Das wirft ein Licht darauf, als was diese Parteien ihr Programm, nämlich ihren realen Sozialismus, eigentlich sehen. Ob sie ihn schon immer so gesehen haben oder jetzt erst so betrachten, lasse ich dahingestellt. Sie betrachten ihn auf alle Fälle als eine unterlegene Methode, Staat zu machen. Und eine Methode, Staat zu machen, ist was anderes als das Ziel, das Volk glücklich zu machen. In ihrem Programm hatten sie schon durchaus immer dieses Ziel stehen: Wir machen das Volk saumäßig glücklich. Jetzt stellen sie sich aber zu diesem Programm nicht so: Das war unser Ziel, dieses Ziel geht aus folgenden Gründen nicht. Sondern sie stellen sich zu ihrem ganzen Programm, zu allen Machenschaften, die sie angeleiert haben, um, wie sie immer behauptet haben, das Volk glücklich zu machen, ihm eine schöne Produktionsweise zu schenken, den Fortschritt zu bescheren, es am gesellschaftlichen Reichtum zu beteiligen, zu mitmachen, bla bla bla. Zu diesem ganzen Zirkus, den sie aufgezogen haben, stellen sie sich als einer Sache, die war gar nicht ihr Zweck, mit dem sie jetzt gescheitert sind. sondern das war eine Methode, die sie jetzt gegen die bessere tauschen. Fragt sich bloß, die Methode für was? Die Volksbeglückung kann es ja kaum gewesen sein. Dann hätten sie die ja gleich als Zweck festgehalten und ermittelt, warum es damit nicht klappt. Es muss ja auch das, was sie als Zweck verfolgt haben, so ungefähr dasselbe sein, bisher mit der alten Methode. Was sie jetzt mit den neuen Mitteln, der neuen Methode, mit der Öffnung fürs Kapital, mit dem Beitritt ins IWF, mit Zuspruch kapitalistischer D-Mark, mit demokratischen Verfahrensweisen verfolgen. Sie müssen schon immer eigentlich gar keine, jetzt sage ich es mal so, realen Sozialisten im Sinne ihres Programms gewesen sein, sondern Staatsmacher, die sich zu ihrem Programm als einer Methode, eine schöne Nation aufzuziehen, gestellt haben und jetzt Bilanz ziehen und sagen, diese Methode bringt es nicht im Vergleich zu einer anderen Methode, die es gibt und die viel besser klappt. Ich könnte es in der Diktion dieser Leute ausdrücken und sagen, hinter der Maske des realen Sozialisten lauert als harter Kern nichts als der Nationalist. Offenbar war das das wahre Verhältnis. Zumindest ist es das jetzt, wenn sie diesen Übergang machen. Dass sie wohl zu unterscheiden wissen zwischen den Zielen, die sie als ihren realen Sozialismus proklamieren und was offensichtlich in die Abteilung wohlfeile Ideale gehört, so ungefähr wie Freiheit und Menschenrechte hierzulande, und dem, wie sie es tatsächlich gehandhabt haben, all diese Einrichtungen des realen Sozialismus, dieses seltsame System der ökonomischen Planung, der Leuteverwendung, dessen die Leute antreten zu lassen, zum Jubeln, zur Zustimmung, das müssen sie offenbar gehandhabt haben, zumindest ordnen sie es jetzt so ein. Unser Vorwurf war es schon immer, aber jetzt vollziehen sie es ja selbst, dass das Methoden waren, eine Nation herzustellen, in der Volk und Führung sich unerbittlich einig sind. Dieses Ideal von Nation. Nation ist nämlich selber schon per Begriff der Zusammenschluss von Führern und Geführten zu einer Körperschaft. Und davon das Ideal aufzumachen, eine möglichst unverbrüchliche Einheit von oben und unten, das Idealbild von Nation zu inszenieren, offenbar haben sie dafür ihren ganzen realsozialistischen Aufwand betrieben. Dieser Standpunkt ist von sich aus, der, den ich jetzt so charakterisiert habe und den wir diesen Parteien schon seit jeher vorwerfen, dass wir ihnen kurz gefasst sagen, auch den Ablegern dieser Staatsparteien drüben, die es hierzulande gegeben ist, und dann haben sie sich immer furchtbar gewundert und geärgert, wenn wir ihnen gesagt haben, das ist doch ein Schwindel, wenn ihr sagt, der Staat ist bei euch das Mittel dafür, dass die Arbeiterklasse glücklich wird, wenn es der Staat ist, also ein Herrschaftsverhältnis, dann ist es eben eine Lüge zu sagen, der Staat wäre bloß eine Bedingung fürs Glück der Leute, dann sind nämlich unter der Hand die Leute eine Bedingung für das Glück des Staates. So haben wir sie immer kritisiert. Jetzt kommen die Parteien daher und sagen, genau so ist es. Und wenn es schon so ist, unsere Behandlungsart der Leute, ein Mittel für die Herstellung eines glücklichen Staates, und jetzt blamiert sich dieses Mittel im Vergleich zu denen drüben, dann ist es auch konsequent, dieses Mittel wegzuschmeißen. Das ist deswegen so konsequent, weil sich jetzt so herausstellt, der Standpunkt des realen Sozialisten, wir des realen Sozialismus, wir machen was ganz anderes als die Bürgerlichen. Den hat offenbar nie jemand einfach schlicht für bare Münze genommen. In der Selbstsicherheit, das, was wir machen, ist richtig und da sollen die anderen mal zusehen, wie sie damit klarkommen. Der wahre Standpunkt des realen Sozialismus war im Grunde immer schon der Standpunkt eines Systemvergleichs. Eines Systemvergleichs unter dem Gesichtspunkt, es geht um die Nation, unser Weg, deren Weg, welcher ist der erfolgreiche? Nun ist dieser Standpunkt des Vergleichens selber schon das halbe Überlaufen zur anderen Seite. Denn man ist dann ja auch durchaus offen nach dieser Plus-Minus-Rechnung, was die andere Seite vielleicht doch an Errungenschaften zu bieten hat, die man selber vermisst. Dem Standpunkt des Systemvergleichs wohnt immer schon die Tendenz zum Verwässern des eigenen Wegs, zu seiner Anreicherung durch Elemente des anderen, durch Lernen von den Erfolgen des Kapitalismus. Das wohnt dem Inner schon inne und so haben sie es auch getrieben. Sie haben es nicht nur theoretisch so getrieben. dass sie sich von jedem dahergelaufenen Politologen auf Menschenrechte und freie Wahlen als Inbegriff der Menschenrechte haben festnageln lassen. Da hat keiner von denen mal genug Verstand gehabt zu sagen, eure Schlammschlachten schenken wir uns und zwar mit gutem Grund. Sie haben immer nicht bloß theoretisch sich von jedem Marktwirtschaftler beeindrucken lassen, der dahergekommen ist und gesagt hat, na bei uns klappt das mit den Preisen und den Waren wunderbar, weil wenn es von der Ware zu wenig gibt, wird sie so teuer, dass sie sich niemand mehr kaufen kann. Ist doch prächtig. Da haben sie nie einfach gesagt, es ist doch scheiße, wenn man sich eine Ware nicht kaufen kann. Sondern sie immer bedenklich mit dem Kopf gewackelt und gesagt, naja, so ähnlich machen wir das auch, bloß wir subventionieren es dann ein bisschen, damit es doch wieder zu viele Läuse kriegen. Sie haben sich nicht nur theoretisch vom anderen System beeindrucken lassen, sondern auch praktisch. Sie haben sich im Außenhandel auf alle Verfahrensweisen des Kapitalismus Stück für Stück eingelassen. Sie haben sogar noch den westlichen Kredit, die Verschuldung, als schönes Mittel betrachtet, mit dem man sich alles das an Land ziehen könnte, was der Westen hat und sie selber nicht. Und damit sind sie in die gigantische Schuldenfalle gelaufen, an der Polen als erstes kaputt gegangen ist. Das ist der praktische Systemvergleich, den sie auf diese blöde Tour gemacht haben. Ich wollte jetzt nur sagen, weil es um den Standpunkt dieses Kapitulantentums geht, immerzu so zu vergleichen, das ist offenbar im Standpunkt dieser Parteien schon damit drin, dass sie gar nicht im Ernst den Staat zum Vehikel ihres Parteiprogramms gemacht haben, sondern das Parteiprogramm selber definiert haben als eine Art und Weise, einen gelungenen Staat zu machen. Dieser, der hört sich, wenn man es in zwei Sätzen sagt, so fadenscheinig an, der Unterschied. Aber der ist jetzt gerade die weltpolitische Sache, von deren Seite her, was die daran mitstricken. Denn jetzt kommt darüber, dass sie das Verfahren für schlecht befinden, der Standpunkt, dem sie ihren ganzen realen Sozialismus gewidmet haben, wieder voll zum Zuge. Und dieser Standpunkt ist der Standpunkt ihrer jeweiligen Nation. Das ist es, was sie freisetzen und wo sie selber wieder sich als Sachwalter aufführen wollen, nämlich die tschechoslowakische Nationalsache, der bulgarische Fortschritt, die Jungfrau von Częstochowa auch noch auf links. Die braucht auch eine Linke genauso wie eine Rechte. Mit solchem Zeug treten sie an. Wenn der Wałęsa in Polen sagt, ja gut, man läuft doch immer auf zwei Füßen, im Rechten und im Linken, wir brauchen also eine rechte und eine linke Partei, sagen diese Kommunisten glatt, na, dann sind wir doch der Linke. Der sagt es doch selbst, dass wir das brauchen. Das sind lauter Metaphern, die ausdrücken, jetzt ist Nationalismus wirklich wieder Sache des Bekenntnisses. Das rangiert jetzt auch im Programm oben an. Das hat dann allerdings auch einige Konsequenzen, die ja, wie man weiß, inzwischen bis in die Sowjetunion selber reinreichen. Aber erstmal bestimmt es neu das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und ihren, wie man bisher immer so gesagt hat, Satelliten. Dieses Verhältnis geht nämlich in die Brüche. Es gibt die Einigkeit der einen realsozialistischen Sache, die der Stalin denen allen aufs Auge gedrückt hat und die bis Brezhnev immer noch so der Leitfaden dieses Bündnisses war. Die ist absolut wegdefiniert als irgendwas, worauf man sich noch sinnvollerweise zu beziehen hätte. Wenn diese Staatsparteien als obersten Auftrag der Nation nicht mehr den realen Sozialismus, sondern die Nation hinstellen und das jetzt auch explizit machen und ihren realsozialistischen Weg als Irrweg wegwerfen. Man muss da vielleicht, damit es klarer wird, ein bisschen unterscheiden, von wem diese Sache ausgegangen ist, wer sie als erster durchgezogen hat und warum. Und wie die anderen Ostblock-Staatsparteien sich dem angeschlossen haben. Man muss nämlich dem Urheber die Ehre lassen, das war die Wende von Gorbatschow. Der hat seinen eigenen Systemvergleich immer gehabt. Und den Standpunkt des Systemvergleichs, das war der zwischen seiner Weltmacht und der amerikanischen. Und da hat der Standpunkt des Systemvergleichs auch immer gleich seine militärischen Komplikationen und seine Notwendigkeit des Standhaltens. Das rechtfertigt aber nicht die politische Ecke, von der ich vorhin gesprochen habe. Der Systemvergleich im Sinne von, man muss militärisch standhalten, ist selber eine Sache. Sich auf den Standpunkt des Systemvergleichs zu stellen und die Auffassung zu entwickeln, der reale Sozialismus ist eine glänzende Art und Weise, eine glanzvolle Supermacht Sowjetunion aufzuziehen, ist was anderes. Wurscht, wie es der Stalin und der Brezhnev gehandhabt haben. Sie waren auch schon Künstler in dieser Sorte Nationalismus. Perestroika von Gorbatschow ist eine Wende von eigentümlich methodischer Art, wenn man sie mal so versucht einzuordnen. Die hat nämlich als erster das ganze realsozialistische Unternehmen seiner Partei, noch bevor er es kaputt gemacht hat, bis zu dem heutigen Standpunkt, wo seine Genossen ihm vorwerfen, er wäre an Anarchie im Lande schuld. Dieses Kaputtmachen folgt einer Logik, die damit anfängt, dass er den realen Sozialismus eben in dem Sinn, wie ich es gesagt habe, nicht mehr als die Staatsraison der Sowjetunion definiert, sondern als Methode, als einen Weg, den man beschritten hat, die Sowjetunion groß und stark zu machen und den man aber jetzt unbedingt in dieser Hinsicht effektivieren muss. Die Sprachregelung, unter der er das aufgebracht hat, hieß Trennung von Staat und Partei. Das klingt so matt und so bloß organisatorisch und ist in der Logik seines Programms eigentlich der Hammer. Denn was heißt das, Staat und Partei, so wie er das sich denkt, zu trennen? Das soll ja gar nicht heißen, dass irgendwelche parteilosen Typen immerzu die Macht kriegen im Staat. Das ist eigentlich eine sehr prinzipielle, doktrinäre Trennung. Der Staat ist selber die Sache, um die es geht, und die Partei mit ihrem Menschheitsbeglückungsprogramm soll nicht denken, dass sie sich des Staates dafür bedient, sondern sie hat dem Staat dafür zu dienen. Wenn der jetzt voranmacht mit dieser prinzipiellen, dieser doktrinären, dieser staatsräsonmäßigen Trennung von Staat und Politik, steht das ganze nach den Prinzipien des realen Sozialismus durchorganisierte Sowjetvolk ziemlich fassungslos vor der Frage, was denn jetzt? Es gibt kein alternatives Rezept. Es gibt zumindest bis heute und wird es auch nie geben, eine Staatsräson der Sowjetmacht, die dieses ganze Gebilde mit seinen 50 autonomen Republiken zusammenhält, außer die bisherige Gleichsetzung von Parteizweck und Staatszweck. Wenn das jetzt getrennt werden soll, fragt sich notwendigerweise jeder politisch mitdenkende Idiot da drüben, ja was denn jetzt, was ist jetzt Sache? Eins fällt natürlich allen ein, was bleibt übrig, wenn man vom Staat die Partei abzieht? Na klar, der Staat, und zwar der jeweilige, wieder Nation als das Ideal, auf das man sich bezieht. Diese Einheit von oben und unten, so wie man selber in sie eingespannt ist und wie man einen Gesichtspunkt findet, die zu befürworten. Das hat seine Notwendigkeit, dass der Rückzug der Parteiideologie aus der Staatsräson überhaupt nichts anderes freisetzt als den Nationalismus der beteiligten Völkerschaften. Wenn Sie mal anfangen, Ihren Nationalismus getrennt von dem Sowjetzeug zu entdecken, ist wirklich bloß noch eine Frage der Zeit und zum Teil schon Vergangenheit. Solche hierzulande bewunderten Typen wie der Jelzin stehen nicht umsonst bei den gleichgesonnenen Typen im Baltikum in dem berechtigten Verdacht, ein ganz hart besottener russischer Imperialist zu sein. Es geschieht ihm rechts, wird schon auch was dran sein. Weil wenn man dieses Verhältnis von Parteiräson und Staatsräson wie bisher auflöst, dann bleibt eben auch für die Russen erstmal nichts, aber dann schon das eine übrig, dass sie nämlich irgendwie ein Mütterchen gleichen Namens in ihrer Verwandtschaft haben. Ich will aber jetzt nicht Untergangsprognosen für die Sowjetunion hier ausbreiten. Es gibt ja bisher auch noch keinen russischen Faschismus. Umso bestimmter ist aber die Wirkung dieser, das, was die Trennung von Parteiräson und Staatsräson nach außen bedeutet. Es entfällt nämlich vom sowjetischen Standpunkt aus damit, also indem man dieses, wir sind der Staat der Arbeiterklasse und hier geht es aufwärts mit der Morgenröte des Kommunismus und so weiter. Wenn das gar nicht mehr der Zweck des Staates ist, sein antibürgerlicher Charakter, wenn das bloß eine Methode war, Sowjetunion zu machen, dann entfällt damit von der sowjetischen Seite her ganz prinzipiell der Grund für Gegnerschaft gegen irgendeine kapitalistische Macht. Die alte Konfrontation der bürgerlichen Mächte gegen die proletarische, das war immer der Ausgangspunkt sowjetischer Außenpolitik. Wenn aber dieser Staat aufhört, sich seinem Ziel und seinem Wesen nach als eine proletarische Unternehmung zu definieren, wenn er doch ein Staat sein will wie jeder andere, der nur das Proletariat ein bisschen anders getröstet hat als die bürgerlichen Staaten, dann gibt es überhaupt keinen guten Grund mehr für diesen Staat, sich überhaupt gegen den Rest der Welt aufzubauen. Und das ist der in der Doktrin liegende Grund dafür, dass die Sowjetmacht so, die Sowjetregierung unter Gorbatschow, so entschlossen, so unverbesserlich, so unbelehrbar auch durch alle Zurückweisungen von westlicher Seite auf die westliche Definition der Weltlage eingegangen ist, die nämlich heißt, die Welt wäre in Ordnung, wenn es nicht immer dieses proletarische Ungetüm da drüben mit seinen Atomraketen als feindselige Ausnahme gäbe. Alle Konflikte der Welt, so ist die westliche Doktrin seit eh und je, liegen an der Existenz einer gerüsteten Sowjetunion, die immerzu was anderes will, als was ein anständiger Staat auf der Welt will. Auf diese Lagedefinition ist die Sowjetunion eingestiegen, wenn man sich fragt, warum. Kann man auf alle möglichen opportunistischen Erwägungen kommen, das war ihnen zu teuer, die Raketen zu gefährlich, dies und jenes. All diese Gründe, das ist uns zu teuer, verfangen aber überhaupt nur, wenn man den Standpunkt, wir wollen was anderes machen als der Rest der Welt. Wenn der Standpunkt, das, was die treiben, ist imperialistische Ausbeutung und dem widersetzen wir uns. Wenn der Standpunkt, wir wollen nicht zu so etwas werden wie Südamerika, eine Hegemonialsphäre irgendeiner bürgerlichen Großmacht, sondern wir wollen das Proletariat und alle unterdrückten Völker und weiß der Teufel wen sonst noch, die Frau und die Tiere, die wollen wir befreien. Wenn es diesen Standpunkt nicht mehr gibt, dann leuchtet der Vorwurf des Westens, ihr seid eine völlig unberechtigte Ausnahme aus der einen Welt, die es sonst doch gäbe, ein. Nur auf der Grundlage fangen dann Rechnungen an, die zu den Raketen nicht sagen, leider Gottes notwendig, sondern viel zu teuer. Das Dokument dieser Rechnung steht heute im Spiegel, also in der Ausgabe dieser Woche. Da hat der Spiegel ein Papier ausgegraben, so ein Beratungspapier fürs Außenministerium, wo vor einem Jahr die Weltlage speziell in Bezug auf die DDR eingeschätzt worden ist. Und da werden lauter Kosten-Nutzen-Rechnungen angedeutet, wie schwer sich die Sowjetunion durch ihre Konfrontation speziell in Europa das Leben macht. Die sind, wenn man mal den Standpunkt einnimmt, es gäbe doch überhaupt keinen guten Grund für einen Gegensatz mehr, total einleuchtend. Aber nur dann. Und deswegen wollte ich darauf raus, merkt mal, wie das, was so fadenscheinig und so dünn aussieht, ach Gott, ob erst die Partei und dann der Staat kommt oder umgekehrt, das ist wirklich wesentlich. Dafür, wie diese Weltmacht sich aufbaut, eben nicht bloß sich interpretiert, sondern jetzt baut sie sich tatsächlich allen Ernstes so auf. Das ist die Logik ihres Rückzugs, der sich auch nicht bremsen lässt, dadurch, dass tatsächlich die Sicherheitslage für die Sowjetunion dadurch problematisch wird, mal höflich ausgedrückt. Sie gibt doch Positionen preis. Na gut, als Supermacht ist sie mit ihren Atomraketen immer noch eine Klasse für sich. Aber das, was sie als Klasse für sich ist, ist doch selber immer weniger, wenn sie Europa preisgibt, wenn sie da alle politischen Positionen räumt. Gut, als Militärmacht ist sie immer noch bedrohlich, aber auch als Militärmacht ist sie nicht mehr das, was sie war, wenn sie eine Brigade und eine Truppe nach der anderen aus ihrem Vorfeld zurückzieht. Und dass sie die zurückzieht, das hat sie sich quasi selber als Sachzwang dadurch geschaffen, dass sie lauter Regime drüben im Ostblock zugelassen hat, wie die sich aufgetan haben, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber jetzt erst nochmal aus der Optik der Sowjetunion heraus. Die Lage ihrer Truppen in der Tschechoslowakei, in der DDR, in Ungarn, die ist doch als strategisch interessanter Posten überhaupt nichts mehr wert, wenn sie mitten in einem ansonsten völlig antikommunistischen Land in ihre Kasernen eingesperrt sind und es ist völlig klar, da schiebt sich sonst nichts. Warum die Sowjetunion das macht? Ja, es ist, mein erster Instanz gesprochen, ist es ein Stück Sicherheitspolitik von sowjetischer Seite. Man möchte den Konflikt in Europa vom Hals haben, damit man ihn vom Hals hat. In der Erwartung, wenn sie selber nicht mehr als bedrohliche Macht in Erscheinung treten, dann gibt es auch den Konfliktfall Europa ein für alle Mal nicht mehr. Von dieser Illusion ist dieses ganze Spiegelpapier geprägt. Wie man auf sowas kommt, das wollte ich jetzt mal sagen, das liegt nicht einfach an einer Sicherheitsberechnung, sondern es liegt an einer völlig neuen Definition der Sicherheitslage, die glatt die ganz prinzipielle Frage berührt. Was sind wir überhaupt in der Welt? Sind wir da ein Staat, der per se in Feindschaft zu anderen steht? Gibt es den Gegensatz Imperialismus und Anti-Imperialismus, ja oder nein? Und diese Frage, die Frage dieses Anti, hat die Sowjetmacht negativ beschieden. Das gibt es nicht mehr. Und das gibt es dann auch praktisch nicht mehr, wenn wir uns nicht mehr so anstellen. Das ist die Logik ihres Rückzugs. Nur auf der Basis verfangen dann die jetzigen Sicherheitsberechnungen. Man stände doch durch Rückzug viel besser da. Ist ja auch was dran. Wenn man eh nichts mehr verteidigen will an realen Sozialismus und diesem Weg zum Menschheitsfortschritt in den Ostblockstaaten, wenn man Einvernehmen erzielt, das schmeißen wir weg, gibt es ja auch wenig guten Grund, noch auf diese Staaten aufzupassen und sie gegen den Westen in Stellung zu bringen. Es gibt nur, jetzt kommen wir nochmal zum zweiten Mal auf diesen Punkt zurück, mit diesem Fanatismus keine Ausnahme mehr sein zu wollen, steht die Sowjetunion bislang ein bisschen allein. Weil dass sie es nicht mehr sein will, ist für die NATO, wie ich vorhin ja gesagt habe, die kriegt doch keine Sinnkrise, die definiert ihre Aufgabe neu. Kein Gegner mehr sein zu wollen, ist für die NATO noch lange kein Grund, die Sowjetunion als Gegner zu streichen. Solange sie eben überhaupt noch eine Ausnahme ist, solange sie es noch ist, sind eben auch noch vom westlichen Standpunkt aus sehr weitreichende Reformanstrengungen in der Sowjetunion nötig, damit man ihr das glauben kann, dass sie wirklich Anhänger der einen ungespaltenen Welt geworden ist. Dass sie es ernst meint, misst der Westen ganz schlicht an dem Kriterium, ja, wenn sie selber überläuft, aber dann muss sie nicht bloß ihren Standpunkt streichen, sondern auch ihre Mittel. Weil wenn sie es ernst meint mit dem Standpunkt, es gibt keinen guten Grund mehr, warum die Welt mir als Sowjetunion feindlich sein soll. Wenn sie es damit ernst meint, dann braucht sie auch wirklich ihr strategisches Arsenal nicht mehr. Solange sie das noch hat, ist und bleibt sie ein bedrohlicher Nachbar des zusammenwachsenden Europa. Da bleibt sie kein Mitglied in dem Europäischen Mieterbund, sondern dann bleibt sie der böse Nachbar, wo zwar vielerlei passiert, auch in Richtung Zersetzung, aber wo die Zersetzung erst endgültig militärisch zu Buche schlagen muss, damit man dann wirklich neu die Lage selbst NATO-mäßig definieren kann. Aber das ist jetzt wieder ein bisschen prognostisch geredet und so im Hinblick auf das, was in der Logik dieses Rückzugs ansteht. Ich wollte erstmal auf die Logik dieses Rückzugs selbst aufmerksam machen. Dass man auch nicht denkt, dieses Sicherheitskalkül ist verrückt, sondern wenn schon, diese Verrücktheit hat einen doktrinären Grund. Und der liegt darin, dass die Sowjetunion das, was sie als ihren Unterschied zum Rest der Welt bisher immer betont und festgehalten hat, selber machtvoll wegschmeißt. Diese Debatte heute im ZK der KPDSU ist ein weiterer Schritt dahin. Es ist eben gar nicht so, als ob die Preisgabe des Machtmonopols der KP so ein organisatorischer Vorgriff auf die Demokratie wäre und dann geht das nationale Leben demokratisch fröhlich weiter. Das ist einfach nicht wahr. Das ist ein Stück Unterschrift unter diese neue Definition der sowjetischen Staatsräson, bei der nebenbei wirklich noch nicht abzusehen ist, was da in der Sowjetunion anderes bei rauskommt, außer was ganz Negativen, der Zersetzung aller bisherigen eingeübten Verfahrensweisen. Und da muss man wirklich sagen, wenn wir nicht Feinde von sowas wären, müsste man glatt sagen, so einen genialen Agenten hat der CIA noch nie nach Moskau platziert. Weil der Gorbatschow will ja nicht einfach Leute für seine Neuordnung seiner Partei gewinnen. Der argumentiert und wirbt da wenig dafür. Sondern seine ganze Politik läuft darauf hinaus, in seinem Land Gegenpositionen zur Macht seiner Partei zu schaffen, in der Illusion, wenn er die Macht seiner Partei bricht, dann brechen sich damit die bisher von der Parteibürokratie unterdrückten guten nationalen Kräfte Bahn. Das ist seine unverwüstliche Ideologie. So blöd ist kein CIA-Agent. Deswegen ist er schon echt. Also das ist ein lupenreines Gewächs des realsozialistischen Vergleichsstandpunkts. Aber der hat sich einfach beeindrucken lassen dadurch, dass anders als wie es die Russen machen, mit ihrem realen Sozialismus, eine Weltmacht doch viel besser gelingt. Siehe USA. Und jetzt kriegt er überhaupt nur ein Hindernis dafür zu packen, aus seiner Optik. Ein Hindernis dafür, warum es in der Sowjetunion nicht genauso zugehen sollte wie wie in den USA. Das ist das Machtmonopol seiner Partei. Das ist das einzige Hindernis, das er zu packen kriegt. Und jetzt geht er gegen dieses von ihm so definierte Hindernis mit aller Macht vor. Dass in der Sowjetunion überhaupt noch was funktioniert, ist der Beharrungskraft des Apparats zu verdanken. Aber der sieht das ein bisschen anders. Der zersetzt den Apparat und erläutert die Zersetzungsprodukte als das Ergebnis davon, dass die Zersetzung noch nicht fertig wäre. Weil wenn man zersetzt hat, dann blühen doch von selber 1000 Blumen. Die eine Wirkung dessen, wie die Sowjetunion sich neu in der Welt definiert, besteht darin, dass die realsozialistischen Brüder in Osteuropa das natürlich sofort begriffen haben. Sie haben es begriffen als Freilassung und als Auftrag. Das, was immer gemeinsame und gemeinsam zu verteidigende Sache des sozialistischen Lagers war, ist von der Führungsmacht als schädlich, weil Konflikt hervorrufend weggeschmissen auf den berühmten Misthaufen der Geschichte. Ideell schon gleich und die Politik will es auch praktisch. Es gibt kommunistische Parteien drüben, die haben sich das nicht zweimal sagen lassen, dass jetzt so der Wind weht. Und haben selber gleich nach Kräften mit weggeworfen, was sie selber da an falschen Methoden sich angekreidet haben. Da waren die Ungarn führend, andere Parteien wie die in Polen mussten erst durch ein sowieso nationalistisch gegen sie auftrumpfendes Volk belehrt werden. Sie haben aber auch erst dann ihre Militärherrschaft aufgegeben, als von Moskau grünes Licht kam, dass man im Jahre 1985 folgende auch den polnischen Staat anders regiert, als wie sich der Jaruzelski mit seinem Rettungsprogramm für den realen Sozialismus noch gedacht hat. Also war Freiheit angesagt und die Bereitschaft der Partei, das jetzt alles zu installieren, was am westlichen Vorbild so wunderbar einleuchtet. Ganz davon abgesehen, dass die sich ja sowieso schon zum Schuldenbediener des westlichen Kapitals gemacht hatten. Andere Parteien drüben, und das ist auch sehr aufschlussreich für die Logik dieses ganzen Prozesses, haben sich da stur gestellt bei dieser neuen Direktive aus Moskau, die gelautet hat, schafft an euch alles, was den Westen ärgert und was konfliktträchtig ist, aus der Welt. Und zwar zwei gewissermaßen an den entgegengesetzten ideologischen Punkten des realsozialistischen Lagers angesiedelte Figuren. An entgegengesetzten Punkten. Haben auch ihre Identität. Nämlich der Ceausescu und der Honecker, die waren am stursten. Warum? Beim Ceausescu ist es sehr deutlich. Das ist derjenige Staatsmann außerhalb der Sowjetunion gewesen, der seine Tour, realen Sozialismus zu machen, tatsächlich und allen Ernstes und ohne jede Differenz zum Aufbauprogramm seiner rumänischen Nation gemacht hat. Bei allen anderen Staaten, allen anderen kommunistischen Parteien dort, ist die Trennung zwischen realem Sozialismus und Vaterland deswegen so schwer nicht gefallen, weil die Macht der Sowjetunion, das Diktat Stalins als Geschäftsgrundlage ihrer Macht, ihnen allen irgendwie gegenwärtig war. Bei den Tschechen wurde mal einmarschiert, bei den Ungarn auch. Sogar in der DDR gab es mal was zu regeln. In Polen hat auch die Armee immerzu mal was dämpfen müssen an Volksaufstand. In Rumänien ist nicht einfach realer Sozialismus von Stalins Gnaden etabliert worden. Oder wenn, dann war spätestens Ceausescu derjenige, der daraus allen Ernstes das nationale Aufbauprogramm gemacht hat, ohne jede Differenz zuzulassen zwischen Staat und Partei, auch nicht doktrinärer und ideologischer oder sonst die prinzipieller Art. In seiner Person hat er für die Einheit von Staat und Partei gestanden. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass der jetzt noch Anhänger hat, dass es jetzt noch welche gibt dort, für die Rumänien und Ceausescus Weg identisch ist. Da fällt, obwohl die Partei jetzt total in der Versenkung verschwunden ist, das beweist gewissermaßen dieses blöde Paradox, dass da eben die Identität von Staat und Partei viel schwieriger aufzulösen ist, einfach weil sie so komplett war, weil sie außerdem noch ihre nationalen Minderheitsfortsetzungen hatte und sowas, als in Staaten, wo es immer noch sowas gab, zum Beispiel wie eine nationale Front. Und in der Form die Aufrechterhaltung an ein gutes Recht anderer, eigentlich bürgerlicher Parteien, im sozialistischen Staat mitzumachen. Man merkt jetzt auch, das war zwar immerzu meinetwegen ein Machtinstrument der regierenden kommunistischen Partei, aber in den meisten Staaten drüben ist es doch eine Erinnerung geblieben, und jetzt hat sich es ja auch in dem Sinne sofort wieder betätigt, an eine Differenz zwischen dem Standpunkt der herrschenden Partei und dem Standpunkt der Nation. Und deswegen sind sie jetzt ja auch wie die Stehaufmännchen alle da und sagen, na, für die Nation, getrennt von der SED, waren wir doch zwar eingeknebelt in die nationale Front, aber letztlich schon immer. Gut, die eine Variante, diese Identität so ernst zu nehmen, dass er tatsächlich für sie gekämpft hat, war der Ceausescu. Das spricht nicht für ihn, aber das spricht schon heutzutage für irgendeinen Idioten. Die andere Variante ist die DDR, bei der gleich klar war, wegen der immerwährenden Konfrontation und dem immerwährenden Systemvergleich mit der Bundesrepublik, dass die Trennung von realem Sozialismus und nationalem Standpunkt früher oder später den Untergang der DDR bedeuten würde. Jetzt hat sich der Honecker noch einmal für sein Lebenswerk stark gemacht, sie haben ihn abgesägt und jetzt lernt er beten, wie die Bild-Zeitung herausgefunden hat. Insgesamt jedenfalls hat die Perestroika diese Wende der sowjetischen Politik, realen Sozialismus und Staatmacherei zu unterscheiden und auch praktisch zu scheiden, im Vorfeld der Sowjetmacht dermaßen durchgeschlagen, und ebenso der Hinweis darauf, die besseren Erfolgsrezepte wären doch im Westen zu holen, dass eben die Ostblockstaaten übergelaufen sind. Es gibt da keine offene Frage in der Hinsicht mehr. Die einzige offene Frage ist die des Militärs, auf das ich jetzt ein letztes Mal zurückkomme. Und das ist wirklich das Oberparadox an der jetzigen Lage. Dass ausgerechnet das Gewaltinstrument schlechthin, das Militär, und das hat die Sowjetunion ja nicht zu knapp, im Osten stationiert, dass das in der jetzigen Lage bei lauter übergelaufenen und dem Kapitalismus sich geöffnet habenden Ostblockstaaten glatt den Charakter eines ziemlich haltlosen Überbaus kriegt. Jetzt ist doch sonst in allen ökonomischen, in allen Weltverhältnissen das Militär ein satter Grund. Wenn man irgendwo was ändern will, zum Beispiel in Panama, schickt man 20.000 GIs und dann hat sich die Sache. Nichts von wegen Überbau. Überbau ist die Truppenbetreuung, aber nicht die Truppe. Die ist doch das Fundament für die Zuordnung von Staaten, denkt man. Hat man gedacht, bis gestern. Heute ist es anders, im ganzen Ostblock. Eine ganze Staatengemeinschaft hat sich Europa, das heißt Westeuropa, das heißt den Verfahrensweisen des demokratischen Imperialismus unterworfen, angeschlossen, sucht dort sein Heil, schafft bei sich zu Hause lauter Fakten, die gar keine andere Alternative mehr zulassen, außer dem Kommunismus, aber den will ja eh keiner, drüben schon gleich nicht. Und das ist so perfekt, dass tatsächlich die Präsenz des russischen Militärs schon heute ein Anachronismus ist. Und ganz neben dem, wir haben keinen Auftrag mehr, kein weiß warum, es gibt keinen russischen Soldaten, der noch irgendwie denken kann, und er soll es ja auch gar nicht mehr. Er würde in der Tschechoslowakei oder in der DDR den Sozialismus verteidigen. Das ist doch als Tagesbefehl gestrichen, Sozialismus verteidigen. Und sein neuer Lebenssinn liegt, wenn dann, im Abmarsch, nämlich darin, dass er per Abmarsch noch ein Signal an den Westen ist, dass die Sowjetunion es ja gar nicht mehr böse meint. Ja. Verlängerung oder die Aussicht in die Zukunft, die jetzt im Verhältnis zwischen NATO und der Sowjetunion gezogen hat. Ich meine, dass Sie das, was Sie dann als so bezeichnet hat, die NATO oder die UN nicht mit einem neuen Denken mehr. Also ich stimme mit Ihnen überein darin, dass die Sowjetunion, also hier den Ausgangspunkt, also der definitiven Gegnerschaft zwischen Ost und West, den Staaten damals so die Welt des westlichen Programm von Kapitalismus und bürgerlichen Demokratie, dass er dieses Staatsprogramm nicht für sein Reich, nicht für seinen Staat gelten lassen wollen, dass er eben das, was im sozialistischen Staat eben aufbauen wollte. Also diesen Ausgangspunkt, den gibt es nicht mehr. Also das ist mit Gorbatschow tatsächlich also gestrichen worden. Diese Wende ist vollzogen worden. Das gibt eben beides nicht jetzt, dass die Sowjetunion als zweiter Weltmacht, genau vor der Atomraketen. Und diese militärischen Macht, die ist ja gar nicht mehr als solcher nur ein Grund für ein Bündnis, also wie es die NATO ist, jetzt gegen die Sowjetunion jetzt noch anzutreten. Und ich meine, dass von daher gesehen, sich auch also weltpolitisch gesehen, Karten vielleicht nochmal auf ganz andere Weise mischen werden, als ich von Höhe vielleicht sich vorstellen konnte. Also dies meinetwegen, wenn die SPD, das ist zu diesem Motorvorschlag gesagt, hat hier dann nicht gesagt, wir sind also Mitglied der NATO, sondern die haben gesagt, es muss eine ganz neue europäische Friedensordnung entstehen. Und das wäre der Motor. Also, deswegen, wenn sie gegen diesen Neutralitätsvorschlag vom Motor. Also ich meine, dass durchaus also eine Konstellation der Art und Weise denkbar ist, zumindest klar, warum das nicht denkbar sein sollte, dass meinetwegen also in der nächsten Zukunft vielleicht also die imperialistische Mächte aus dem NATO-Bündnis heraus oder meinetwegen mit der Sowjetunion und Bündnis eingehen, um hier ein Interesse, also meinetwegen also jetzt die BRD oder Deutschland, um hier ein Interesse also gegenüber den USA irgendwie weiter zu verfolgen, hier imperialistisch. Was ja insgesamt in der NATO, also Nachricht, die ja eben verfolgt haben und eben auch ein Stück weiter weitergekommen sind, Erfolge haben. Ja, nur gedulde dich mal ein bisschen mit den innerimperialistischen Zwistigkeiten. Freue ich mich zu früh drauf. Das wird eh noch furchtbar. Bloß, geh mal weg von dem Prognostischen. Nimm mal die Sache, wie sie jetzt steht. Und da gibt es bei uns einen Verteidigungsminister, der sich in diesem Sinne äußert. Und das ist nun mal der Minister, da kann man nicht sagen, ich habe aber neulich einen von der SPD gehört. Das ist die Doktrin der Bundesrepublik, die wird auch von der SPD geteilt. Und die heißt einmal in Bezug auf die jetzige Lage, die wäre ohne die NATO gar nicht zu haben gewesen. Jetzt sind Politiker keine von Natur aus dankbaren Menschen. Wenn die einer Sache ein gutes Zeugnis ausstellen und sagen, der haben wir viel zu verdanken, dann ist das von Ihrem Standpunkt aus die Erklärung und das machen wir auch weiter. Warum? Wozu? Was haben Sie denn jetzt für einen neuen Zweck der NATO? Da äußern Sie sich auch. Die Absicherung des Reformprozesses in Ost- und Ostmitteleuropa, das ist der Träger, vor Rückschlägen und die Sicherheit des Allianzgebietes vor Gefährdungen, die niemand voraussehen kann, wird die Aufgabe der Allianz und der Bundeswehr für die Zukunft sein. Jetzt ist das schon Transformation genug. Das sollte man erstmal auf sich wirken lassen, was das heißt. In der ganzen jetzigen Entwicklung betrachtet es die NATO als ihre Aufgabe, den unumkehrbaren Reformprozess in Ost- und Ostmitteleuropa zu sichern, zu garantieren. Ideell und im Prinzip erklärt sie sich also zuständig für die Aufrechterhaltung dessen, was ökonomisch erreicht ist. Und sie weiß auch, auf wen sie dabei aufpassen muss. Das Thema Sowjetunion ist damit noch längst nicht gegessen. Gerade weil sie ja als strategische Macht, wie du zu Anfang gesagt hast, noch weiterhin existiert. Jetzt sind erstmal ganz andere Konfrontationen noch fällig als solche. Also das würde wirklich in den Bereich einer NATO-überschreitenden Utopie gehören, zu sagen, die Russen stellen die Waffen, wir haben das Kapital und damit rollen wir jetzt, was weiß ich wen, auf. Das ist doch gerade der Witz. Unsere Imperialisten sind keine Abenteurer. Ja, aber andererseits kannst du doch nicht leugnen, dass es das eine imperialistische Macht ist, nicht genügend, nur die zweite Geige zu spielen, das ist der Realität. Mensch, du betrachte doch erstmal, die sind viel gelassener, als du denkst. wie die Stück um Stück ihre Machtposition aufbauen. Die riskieren doch nichts, um deswegen, dass sie den nächsten Schritt tun, einfach weil sie sich denken, im Jahr 2020 sieht die Welt vielleicht anders aus. Betrachte erstmal das, in welche Richtung sie das vorantreiben. Und dieses Vorantreiben heißt erstmal, die NATO ist als Bündnis unentbehrlicher denn je. Das ist natürlich auch ein Loyalitätsversprechen an die Führungsmacht. Es ist aber auch umgedreht die Einbindung der Führungsmacht in das Projekt Europa. Also das hilft nichts. Das Prinzip, die können sich doch wechselseitig auch nicht leiden, in Anschlag zu bringen als Einwand gegen die Politik, die sie gerade betreiben. Und da sind sie mit dem Aufrollen der Sowjetunion noch gar nicht fertig. Noch nicht mal im Vorfeld. Jetzt könnte ein Militär sich hier hinstellen, wenn er von der hartgesottenen Sorte ist. Könnte der und zwar mit gutem Recht sagen, ja, du redest so daher, noch stehen 500.000 Russen in Osteuropa. Gehören sie dahin? Was wollen sie da? Na klar, könnte ich dann wieder sagen, aber die sind doch schon im Rückzug begriffen. Aber nimm es mal von der Seite derer, die sich für die Sicherung des Ganzen verantwortlich fühlen. Dann müssen die erstmal wirklich weg. Das ist mal das Erste. Und wenn sie weg sind, dann ist zweitens die Frage, sie sind immer noch irgendwo. Wo sind sie denn? Und drittens, was hat denn der Nachbar noch außer den Truppen, die er jetzt zurückgezogen hat? Und zwar an Sachen, die uns treffen können. Und an dem Ganzen merkst du, solange es überhaupt die Sowjetunion als Sowjetunion noch gibt, hat die NATO noch überhaupt keinen Grund, sich auf die Sowjetunion prinzipiell anders als auf einen Feind zu beziehen. Die Feindschaft ist relativiert, der Sieg, die ist relativiert durch Kapitulationsaktionen der anderen Seite. Aber das wäre ja das Allerneueste, wenn der Erfolg des Bündnisses, den es da verbucht, gleich der Grund dafür wäre, sich aufzulösen, wenn noch ganz andere Erfolge auf dem Programm stehen. Also so muss man es erstmal sehen. Das ist auch der Zeitrahmen, den die sich selber setzen. Wenn sie jetzt sagen, Schritt um Schritt. Und jetzt muss man mal auf alle als erstes darauf achten, dass man den Rückzug der Russen schaukelt und dass man irgendwie die deutsch-deutsche Wiedervereinigungsfrage über diese Klippe rüberbringt. Das sind die nächsten Aufgaben imperialistischer Politik. Und dafür ist die NATO als Rückendeckung. Er bringt in Erinnerung, dass in der DDR die Luft dreckig ist. Tja, sie haben halt keinen. Ich weiß nicht, gegen wen oder was du jetzt da einen Einwand bringst. Also die Behauptung drüben wäre, die Luft sauber, ist mir nicht untergekommen. Da will jemand drauf antworten. Ja, aber was willst du denn jetzt wissen? Willst du denn von mir nochmal unterschrieben haben, dass sie drüben Braunkohle fördern oder was? Also sag nochmal deine Frage, dann kriegst du eine Antwort. Waren das drüben Sozialisten? War das die Frage? Heißt die Antwort, sie waren reale Sozialisten mit diesem seltsamen Standpunkt, den ich vorhin charakterisiert habe. Volksbeglückung als Methode, einen Staat zu machen, wobei sich alles an Volksbeglückungsprogramm relativiert. Künstler auch in der Hinsicht, dass sie genauso wie die Westler Umweltschutz als schöne Phrase im Mund geführt haben. Und immer dann einen Filter eingebaut, wenn es für die Produktion auch nötig war und fürs Überleben der Mannschaft. Na und? Und jetzt? Und jetzt gehen lauter Leute drüben am 18. März zur Wahl und meinen, neulich hat doch einer was gegen die Umwelt gesagt, also wähle ich CDU. Die Logik macht dir die mal lieber klar.